Moin moin und hallo zur zweiten Staffel des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin... It's a me! Etienne! Hier ist der Trant. Wir haben jetzt Staffeln? Ja. Naja, das ist eine Begebenheit, die hat sich so ergeben, da wir quasi ja auch effektiv in der Sommerpause gewesen sind mit dem Podcast. Und da hatte sich angeboten, weil, wie die Zuhörer schon gehört haben werden, wir haben auch eine neue Musik, die am Anfang spielt. Oh, natürlich. Oh, aber die hast du doch auch schon gehört, Trant. Ach so, stimmt. Ja, die ist super. Ja. Haben wir eben gerade gehört. Die war ja toll. Haben wir eben gerade gehört. Du bist auch begeistert, Ede, total. Oder? Total. Also, ja. Finde ich super. Ich finde es großartig. Ich habe immer noch einen Ohrwurm. Ey, man kann einfach nicht aufhören. Wuhu! Du nimmst viel vorweg. Nein, aber wir haben effektiv natürlich in den letzten Wochen oder besser gesagt Monaten mal eine kleine Pause eingelegt, rein von personell aus her gesehen, weil viele Leute während der TV-Sommerpause im Urlaub waren und wir zusätzlich noch umgezogen sind und so weiter und so fort. Und letzten Endes hat sich angeboten, dass wir eine kleine Podcast-Pause machen. Jetzt sind wir wieder zurück mit wieder dem gewohnten 2-Wochen-Rhythmus und momentan wieder in klassischer Retro-Macher hat. Ich gucke mich ab und zu mal nach hinten um, damit ich sehe, ob ich überhaupt aufnehme oder nicht. Das ist alles hier noch ein bisschen ungewohnt in den neuen Räumlichkeiten. Hört sich wahrscheinlich auch alles ein bisschen halliger an als sonst. Aber wir haben uns heute für den Staffelstart, glaube ich, eins der passendsten, oder besser gesagt für heute passendsten Themen rausgesucht, die geht, weil heute ist der 13. September und dieses Datum hat ein ganz spezielles Bewandtnis, worüber uns Kollege Etienne gleich aufklären wird. Ja, genau, denn heute vor 25 Jahren wurde ein ganz berühmter Klempner geboren, wobei das ja eigentlich, da fängt es eigentlich schon an mit der Lüge, denn wir reden, glaube ich, vom europäischen Geburtsdatum von Super Mario. Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. Wann kam er das erste Mal? Und ja, das gilt nämlich zum Beispiel, das müssen wir eigentlich auch mal klären, weil der erste Auftritt von Mario, der war ja in Donkey Kong. Da hieß er ja noch Jumpman. Jumpman, genau. Genau, der hieß damals Jumpman. Also ich habe hier einen offiziellen Schrieb von Nintendo, die heute natürlich zu... Lest doch mal vor. Ja, da wird ich ja lese da einmal vor. Auf den Tag genau, vor einem Vierteljahrhundert, am 13. September 1985, erschien in Japan das Spiel Super Mario Bros. Für das Nintendo Entertainment System, in Klammern NES. Es entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Titel in der Geschichte des Videospiels und brachte Millionen von Menschen erstmals Yada Yada Yada und der andere Schwachsinn. Aber... Da müsste man ja dann eigentlich auch, also zumindest bei Mario Bros., also dem, wir kennen das alle noch hier, ich habe es damals auf dem Atari 2600 gespielt, ja. Wo die Viecher aus den Röhren kommen, man hüpft einmal, dann sind sie so, auf dem Rücken. Ach so, aber das war gemein, oder? Nee, die reden also vom ersten Side-Scrolling Jump'n'Run Mario, also Super Mario Bros., womit er dann wahrscheinlich auch weltberühmt geworden ist, ja. Muss man sagen. Ja, also ich würde fast sagen, bevor wir uns ganz groß verzählen, weil wenn wir jetzt mit einem allumfassenden Super Mario Podcast anfangen würden, wenn wir höchstwahrscheinlich noch nächste Woche hier sitzen und immer noch nicht fertig gequatscht haben, bei ich habe zuletzt mal für eine Zeitschrift für ein Super Mario Special geschrieben und irgendwie, es sind wirklich 60, 70 Titel, die rausgekommen sind mit dem Mario-Namen, der dran liegt, und die wollen wir natürlich nicht dann alle hier besprechen. Auf dem Pressezettel steht über 300 Titel. Ja, aber da rechnen sie wahrscheinlich die ganzen Japan- und sonst was Versionen mit ein. Da ist ein Spiel, was in drei Territorien rausgekommen ist, gleich drei Spiele. Na gut, Mario Golf, Mario Party. Ja, und davon Japan, US und PAL-Version nochmal dazu, die nochmal mit dazu kommen. Aber ich würde fast sagen, um hier das mal überschaubarer zu behalten, wir quatschen alle nochmal gleich ein bisschen jeweils, was uns Mario denn so alles bedeutet hat, der dicke Klempner. Und dann gehen wir aber, wenn dann die Hauptspiele der Serie durch. Und Hauptspiele bedeutet für mich momentan und für uns momentan, würde ich sagen, dass wir die Super Mario Brothers, die Jump'n'Runs dann nehmen. Und mit allem, was davor lag, wie Marios ersten Auftritt in Donkey Kong und das eigene Mario Bros. Spiel und so weiter. Entweder behalten wir uns das für einen zusätzlichen Podcast mal vor, wo wir uns um die Spin-Offs kümmern und dann 8 Stunden über Paper Mario reden können, worauf ich mich dann freue. Aber das, glaube ich, ist für heute dann wahrscheinlich einen Tacken zu viel. Und wir feiern ja auch nicht das Jubiläum, sondern das Jubiläum von Super Mario Brothers, dem allerersten. Und meine Frage wäre direkt mal an euch. Ist denn es so, dass Super Mario Bros. Das erste Jump'n'Run war, der erste, das erste Side-Scrolling-Jump'n'Run, oder gab's da schon vorher Spiele, in denen quasi, also flüssig, nicht Pitfall-mäßig, sondern flüssig gescrollt wurde? Ja, bestimmt. Ja. Also, mir fällt jetzt aus dem Stegreif irgendwie Jungle Hunt ein, das war ja aber bestimmt davor, Jungle Hunt war ja damals für das Atari und natürlich aus der Spielhalle. War aber auch kein Side-Scrolling. Es war so eins der Dinge, wo du ähnlich wie Pitfall am Rand des Bildschirms dann angekommen bist und dann hat es umgescrollt. Mhm. Na, also nicht dieses kontinuierlich flüssige. Ja, ich glaube durchaus, dass es Mario gewesen ist, also wirklich der erste richtige Side-Scroller. Wenn du es ganz im Grunde aufbrichst, so das allererste Jump'n'Run, es gab hier Elemente in Spielen vorher, wie zum Beispiel passenderweise so benannte Jumpman für C64 hat nichts damit zu tun, dass Mario mal Jumpman früher so genannt wurde, als er damals für Donkey Kong noch gemacht wurde, sondern das war so ein Spiel, du warst ein kleines Männchen und du hattest den Level komplett im Blick auf dem Schirm und du konntest dann Plattformen hin und her springen mit einem undefinierbaren Männchen, das eben Jumpman genannt wurde, nur das hat nicht gescrollt. Na, das heißt, du warst immer auf diese eine Bildschirmsachen beschränkt. Und was Super Mario Bros. Wohl damals dann wirklich dazu gebracht hat, oder ja, mir fällt eben dann kein anderes Beispiel ein, also es ist wirklich das, was es wohl erfunden hat und wenn nicht, dann populär gemacht hat, dieses, du fängst links an und bewegst dich nach rechts bis zum Ende durch, ne, und hast diesen kontinuierlichen Level mit, vor allem, ich glaube, das gab es von Mario eben wirklich nicht, oder was es da definiert hat, diese Flüssigkeit, ne? Du hast eben, es hat sich eben wie so ein Spielfluss angefühlt. Du bist gerannt, du konntest ja, wenn du ein Experte bist in dem Mario-Spiel, dich an die Steuerung gewöhnt hast bei Super Mario Bros., konntest du ja richtig durchlaufen, draufhopsen, hin und her und einfach wie, das war vorher in der Form nicht möglich. Ne? Ja, also Super Mario Bros. 1 habe ich, weiß ich gar nicht, kurz nach Release, glaube ich, gezockt. Nee, also nach Deutschland Release. Auf dem NES damals auch. Und ich habe das bei einem Nachbarn, der hatte zuerst ein NES, das war überhaupt der Typ quasi, hallo Holger, der mich zum Videospielen gebracht hat. Also ich hatte zwar so ein Atari 2600, aber der war auch schon 10 Jahre älter. Mhm. Und ich habe den, das war so ein Nachbarsjunge halt, und ich habe immer so ein bisschen hochgeguckt zu dem, der war halt immer der Coole für mich und der hat dann halt Atari 2600 mit ganz vielen Spielen gehabt und irgendwann hat er ein NES gehabt und dann habe ich zuerst bei ihm immer NES gespielt. Das war wahrscheinlich so einer, mit dem wäre man sonst nicht rumgehangen, wenn er kein NES gehabt hätte. Ja, genau. Und so. Hat es auch raushängen lassen, ne? Nee, der war aber echt cool. Also der war halt auch mega der Nerd im Prinzip. Der hat mich halt wirklich in dieses leidenschaftliche Videospielen auch eingeführt. Der hatte Metroid und hatte dann sich damals ein komplettes Kartensystem so auf dem Boden ausgebreitet und komplett alle Räume von Metroid aufgezeichnet. Und dann hat er mir irgendwann Metroid geliehen und dieses Pamphlet an Kartensystem mitgegeben, ja. Und also er war schon sehr freakig unterwegs. Und bei dem habe ich zum ersten Mal Super Mario Bros. 1 gesehen und war so geflasht. Also das war so eine neue Dimension an Videospiel, wenn man davor wirklich nur diese beschissenen Atari 2600 und vielleicht noch Kung Fu auf dem NES oder Pinball oder halt diese ganzen läppischen Spiele gewöhnt war, und bei Super Mario, ja, das hat halt so kontinuierlich, es wurde immer krasser, es gab immer wieder neuere Sachen, du musstest dich immer quasi als Spieler auch weiterentwickeln und konntest Sachen entdecken. Ich weiß noch, als ich das erste Mal die Warp Zone entdeckt habe, ja, da habe ich mich gefühlt wie so ein Archäologe, der gerade einen krassen Fund gemacht hat. So, oh, hier kannst du hoch und dann kommst du da zu den Röhren und dann kannst du 3 Level springen. Wie krass ist das denn? Das ist ja... Ja, es lädt ja dazu ein, den ersten Moment, wo man über die eigentliche Röhre hinweg rüber geht und du siehst, es geht da weiter. Die haben daran gedacht, dass das so funktionieren kann. Ja, genau. Also vor allen Dingen, damals, glaube ich, war ich mir gar nicht sicher, ob die das gewusst haben. Ich habe da so ein bisschen daran gezweifelt, ob das so nicht ein Fehler ist. Weißt du, so, sind die doof? Eben. Die wissen gar nicht, dass man da hoch kann und abkürzen kann. Also ich habe noch nicht so in den Dimensionen gedacht wie heute, dass da ein Entwickler war, der sich das genau überlegt hat oder so. Ja, das war aber auch sehr klug, du bist ja auch durch die Anzeigen gelaufen dort oben. Es signalisiert ja eigentlich, ey, das, da darf absolut ich eigentlich gar genau nicht. Absolut, genau hier oben. Ey, es bin Top Secret. Ja. Ich hau dort richtig rein. Hier, Trans, bist du damals auch direkt in Berührung gekommen mit Mario? Oder? Ich wollte gerade sagen, irgendwie, ich hatte überhaupt keine Kumpels mit NES im Freundeskreis, sondern bei mir waren es alles Heimcomputer-Freunde, also C64 und später Amiga, und deswegen war mein erster Kontakt mit Mario 1 eigentlich Diana Sisters. Ach, genau, aber ist doch dasselbe eigentlich, oder? Nee, es ist genau exakt die gleiche Geschichte, die ich auch erzählen wollte. Ich war ja in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, kein NES-Kind, sondern mein Onkel hatte dementsprechend Master-Systeme und sowas zur Verfügung, dass ich da ein paar Sachen spielen konnte. Aber hauptsächlich eben über Heimcomputer, über Freunde Genesis das gespielt. Und Mario war für mich erst etwas, was ich after the fact gelernt habe. Sogar ich habe das erste Mal Mario Brothers oder Super Mario Brothers 1 gespielt, nachdem ich den zweiten Teil schon kannte. Und deshalb hat es für mich wahrscheinlich nicht diesen gleichen Impact gehabt, weil ich kannte Genesis das in- und auswendig, bevor ich das erste Mal an Mario drangegangen bin. Aber es ist natürlich etwas, auch wenn du ein paar Jahre später dran gehst, wo du dann trotzdem, es fängt dich immer noch gleich dann. Ne? Mittlerweile haben wir natürlich jetzt wirklich 25 Jahre Abstand, aber sagen wir, wenn du dort das 5 Jahre später gespielt hast, war es noch nicht so veraltet, dass du sagst, was ist denn das für ein alter Kram, den ich da spiele. Es hat noch immer ein bisschen geflasht dann einfach. Ja, aber wie krass eigentlich bei Genesis ist das, wenn das dasselbe Spiel war. Ich meine, anstatt Pilze hast du Eulen, anstatt groß werden, wenn man Pilz frisst, kriegt man halt einen Ball und wird zur Punkerin oder so Sachen. Ja, und, aber es war auch echt derselbe Käse, aber es hat mindestens genauso viel Spaß gemacht. Ganz im Ernst, es war eigentlich besser. Nee, finde ich, das sehe ich halt, überhaupt nicht so. Ich hatte noch einen anderen Nachbarsjungen, der hatte einen C64 und der hatte dann Gianna Sisters und der ist immer dann irgendwann zu mir gekommen, um Mario zu zocken. Und ich habe das nicht so ganz verstanden, aber dem hat halt Mario auch viel mehr Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwann auch Gianna Sisters gespielt und fand es überhaupt nicht so gut wie Mario. Die geile Titelmusik und so. Die war super. Aha. Ja, aber ich finde, Super Mario war einfach noch von der gesamten Griffigkeit und du konntest halt durch die Levels rasen und mit gezielten Sprüngen, du hast gemerkt, die Level sind so ausgelegt, dass du sie halt auch wirklich in Ultra-Geschwindigkeit gut spielen kannst und ja, ich weiß nicht, Gianna Sisters war auf jeden Fall eine gute Kopie, keine Frage. Stell mir auch vor, dass du mit dem NES-Pad es viel schöner hast spielen können. Ja. Das Mario kommt auf jeden Fall dazu. Im Gegensatz mit so einem blöden Quickshot, der immer klickert und klackert und den nur noch mit Saugnäpfen auf dem Fuß, auf dem Tisch festpasst. Und immer das, was auf dem C64er fand ich, wo ich mich dann umgewöhnen musste auf dem NES, du bist ja auf dem C64er gesprungen, indem du den Stick nach oben gedrückt hast. Das heißt, du läufst, du hast ja auch keine Taste, die du drückst zum Laufen. Ja. Das hat dort nicht funktioniert, da war die Steuerung also um einiges ungelenker. Und ich kann es absolut nachvollziehen, also mein Eindruck damals als Kiddy war gewesen, hier die Super Mario Bros., das war ganz nett, aber kann mit Genesis das nicht wirklich mithalten. Mittlerweile weiß man eben, was für ein Schliff in Super Mario Bros. Eben drin ist. Wie war das denn bei Gianna Sisters? Was war denn das Äquivalent zum Pilz und zum vom kleinen Mario zum großen Mario? Ja, es war so ein Ball halt, damit ist sie groß geworden. Mhm. Und womit hat sie geschossen? Mit Die ist auch größer geworden. So Doppelblitze hast du bekommen. Nee, eigentlich nicht. Sie hat dann irgendwie nur eine harte Frisur bekommen. Genau, genau. Nee, war sie nicht ein bisschen größer geworden? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Glaub ich nicht. Erst war so ein kleines Mädchen im Rock und dann ist sie wild geworden. Genau. Und wenn du dann den Blitz bekommen hast, so eine Art Doppelblitz, den Doppelblitz konntest du dann Gegner anschießen und ich glaube, es gab noch eine Steigerungsstufe, da war es so ein Homing-Blitz, der dann direkt zum Gegner hingegangen ist, wenn man das dann aufgenommen hat. Irgendwie sowas ist. Es gab auf jeden Fall ein bisschen mehr Variationen in den Sachen, die man aufnimmt, die das Ganze nochmal, du siehst schon, wenn dann welche wie bei Rainbow Arts eben das bekannte Konzept von Mario kopieren, da wird natürlich noch ein bisschen draufgesetzt, damit es ein bisschen spektakulärer, aufwendiger und so weiter dann da wirkt. Letzten Endes war es aber eben eine Kopie, aber eine echt gelungene Kopie, die man als Computerkind dann auch gut spielen konnte und dementsprechend, glaube ich, Mario nicht ganz so vermisst hat. Wir wussten damals aber auch nicht, dass es das wirklich gibt, oder ich wusste es nicht. Erst dann after the fact mit meinem NES-besitzenden Kumpel, der dann gezeigt hat, ey, guck mal da und Mario, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist total in der Form. Aber ich denke mal, da können wir eigentlich auch theoretisch in die Richtung dort weitergehen, Super Mario Bros. 2. Nachdem ja Mario Bros. 1 festgelegt hat, wie das Genre aussehen muss, haben sich auch viele Nachahmer gefunden, wie dann Genesis das auf Heimcomputer, aber Mario selbst wurde natürlich auch auf Heimcomputer, glaube ich, umgesetzt, nur in einer sehr obskuren Fassung, die wahrscheinlich von irgendwelchen Drittherstellern in einem Hinterzimmer zusammenprogrammiert wurde. Nintendo hat sich, ich habe mir das mal schlau hier rausgeschrieben, ich habe mich mal auch an die Europadaten jetzt hier gehalten, weil wenn wir jetzt rein auf Japanisch gehen, dann geht das nicht einher mit unseren Geschichten, die wir mit den Spielen hier erlebt haben. Das eigentliche Mario Bros. 2, das kam in Japan gleich im Jahr darauf raus, nach 86 und ist hier mittlerweile als Lost Levels bekannt. Kam ja mit Mario All-Stars erst nach Deutschland. Genau, Mario All-Stars 1994, die Compilation sozusagen Mario Bros. 1, 2, 3 plus in manchen Versionen noch Super Mario World und die alten Spiele mit aufgewerteter Grafik. Das Original Super Mario Bros. 2 war damals eigentlich wie so eine Art, die härtesten Level wirklich nochmal. Ne, es sah genauso aus wie Super Mario Bros. 1 hatte, aber eine echt fiese Levelstruktur. Und ich weiß nicht, ob das in der originalen NES-Fassung so war. Während im ersten Super Mario Bros. Sich Mario und Luigi, der zweite Player, der ja einfach Mario mit grüner Kleidung war, noch komplett gleich gespielt haben bei Super Mario Bros. Lost Levels, haben beide unterschiedliche Sprungverhalten gehabt. Ne, du das mit nicht Lost Levels meinst du jetzt aber nicht das All-Star-Ding, sondern das originale Zweier? Ja, also Lost Levels was Lost Levels genannt wurde, entspricht ja dem japanischen Super Mario Bros. 2. Ne, 86 fürs NES dort rausgekommen, oder besser gesagt für das Famicom Disk System. Das war so eine Art Diskettenlaufwerk, was es damals für das NES in Japan zu kaufen gegeben hatte, damit, wo es dann größere Spiele da waren und eventuell dann die Levels umgeschrieben werden können mit Editoren und so weiter. Das ist aber, weil es dieses Disk System eben nur in Japan gab und irgendwo sonst, ist dieses Spiel auch nur in Japan geblieben. Und so war das. Und dann gab es halt hier für die westlichen Länder das, was das eigentlich andere. Als, ja. Genau, das andere Spiel war, das ist hierzulande dann 88 gekommen. Super Mario Bros. 2, was hier hieß, war eigentlich ein japanisches Spiel, das nannte sich Doki Doki Panic. Das war ja genau das gleiche Super Mario Bros. 2, wie man es hier kennt. Man hatte vier Charaktere, die man auswählt. Hierzulande waren es eben Mario, Luigi, Toads und die Prinzessin. Die hatten alle unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Sprungverhalten. Die Prinzessin konnte in der Luft schweben, Toad konnte irgendwie schnell pflücken zum Beispiel, die Rüben rauspflücken. Eigentlich war es exakt das gleiche Spiel, was in Japan gekommen ist, dieses Doki Doki Panic, nur eben mit Nicht-Mario-Charakteren. Also Super Mario Bros. 2 habe ich auch eine Story, wie ich da rangekommen bin. Ich habe nämlich damals, das war so das Alter, wo man in den Laden geht und Spiele nach dem Cover kauft und maximal noch nach den drei Bildchen, die hinten drauf sind, weißt du? Da habe ich mich noch nicht, da gab es keine Videospielmagazine und man hat sich nicht informiert, sondern du bist in den Laden gegangen und da gab es dann Top Gun von Konami. Ich wollte für ein Gameboy ein Godzilla-Spiel haben. Boah, ich will nicht wissen, wie beschissen das gewesen wäre, aber ey, vorne Godzilla drauf. Ich muss sagen, Konami hatte geile Cover. Und ja, in eben, NS-Ära. Weil die Silber waren und Top Gun, so einen dicken Düsenjäger drauf und hinten waren drei verschiedene Bilder mit, also das offensichtlich bedeutete, dass es drei verschiedene Elemente in diesem Spiel gab und ich natürlich sofort Top Gun gekauft nach Hause. Meine Mutter sieht das Spiel, sieht einen Panzer, sieht einen Düsenjäger, sieht den Siebenjährigen oder weiß ich nicht, wie alt ich damals war, Terror. Etienne, und sagt so, vergiss es. Also zurück, ich mit Tränen, wirklich mit Tränen zurück in Kaufhof, musste das Spiel umtauschen und musste sagen, ja, es muss ein Spiel sein, was nicht so krass ist, und dann drückt mir der Verkäufer irgendwie Super Mario 2 in die Hand, sagt so, das ist eh viel besser. Und ich so, ja, genau, ich will Top Gun spielen. Und dann gehe ich halt nach Hause mit Super Mario 2 und es war halt super. Ja. Also es ist bis heute eigentlich kein richtiges Super Mario-Spiel, das merkt man auch, aber es war auf jeden Fall ein total abgefahrenes Spiel, wo man, man konnte zum Beispiel auch nicht mehr nur nach rechts laufen, weil Super Mario Bros. 1 war es ja so, du bist nach rechts gelaufen und konntest nicht mehr zurück, war ja dann Wand quasi links. Bei Super Mario Bros. 2 konnte man ja auch wieder zurücklaufen im Level. Und man musste Gemüse pflücken und dann gab es diese Türen in diese andere Dimension, wo du durchgegangen bist und dann wurde es dunkel und dann weiß ich gar nicht mehr, was da genau war. Da musste man irgendwas einsammeln. Du musstest so. Irgendwie, da waren dann Münzen, glaube ich, die du einsammeln musstest oder Schlüssel und dann kamen diese fliegenden Gesichter, die du nicht killen konntest und die dich immer überall verfolgt haben. Genau. Ich muss jetzt zugeben, ich habe es nie gespielt. Wozu muss man eigentlich die scheiß Rüben pflücken? Du kannst die Rüben pflücken, die kannst du auf die Gegner schmeißen, sozusagen. Es hat ja wirklich sehr viel anders gemacht, dadurch, dass wir im Nachhinein natürlich wissen, dass es kein Original in Anführungsstrichen Super Mario 2 gewesen ist, aber für mich kam es eben nicht so ungewöhnlich vor, weil damals gab es ja viele Teil 2 sozusagen auf dem NES, die komplett anders waren wie der Vorgänger. Castlevania, Simon's Quest, war komplett anders als das erste. Adventures of Link, das zweite Zelda, was auch nie wieder in der Form nochmal aufgelegt wurde. Und da war eben Super Mario 2, was ja nicht mehr nur Scrolling hatte, sondern du sammelst die Rüben. Wenn du auf die Gegner raufspringst, sind sie nicht tot. Du stehst auf den Gegner rauf und die laufen mit dir herum. Genau. Und kannst sie auch werfen in andere Gegner rein. Also es hatte so viel mehr und so viel dazu gebracht. War auch, ich habe natürlich nicht so eine Geschichte, aber es war auch im Kaufhof. Ich habe es im Kaufhof zuerst gesehen, hier in Hamburg. Wo mein Kumpel das dann dort gespielt hat und da hat er sich dann Geld zusammengespart sozusagen, dass er sich dann kaufen kann, damit wir es dann auch zu Hause bei ihm dann spielen können. Und es war auch ein tolles Erlebnis. Es war ja auch das, oder ist das einzige Super Mario Spiel, wo nicht Bowser der Bösewicht ist, sondern dieser Frosch. Genau, hieß er Wart nochmal? Hieß er, W-A-R-T. Also. Ja, genau, da gab es diesen Frosch und der war richtig hart, der Endkampf, aber hat auch Bock gemacht und ich weiß noch, dass das einen super geilen Abspann hat, das Spiel. Da war ich richtig geflasht. Wenn du es nämlich gepackt hast, dann dieser Ward, der wird dann auf so, der wird auf so einem Förderband oder Laufband, oder ich weiß nicht, oder waren es Leute, die ihn tragen, auf jeden Fall wird er so aus dem Bild getragen und dann wird er zusammengeschlagen. Man sieht es nicht, aber man sieht dann diese typischen Pow, Pang, Patsch. Genau, ja. Und er wird halt im Hintergrund zusammengeschlagen, was halt schon sehr lustig war. Und am Ende sieht man halt einen großen Super Mario, aber wirklich riesengroß bildschirmfüllend, wie er schläft und das im Prinzip alles nur geträumt hat. Könnt ihr euch bestimmt auf YouTube mal angucken, Ende von Super Mario Bros. 2. Mhm. Und das war damals die NES-Grafik, wenn du so einen bildschirmfüllenden, comic-mäßigen Mario siehst, das war schon eine Ansage damals. Also jo, grafisch war das eh krass, das Spiel, für seine Verhältnisse. Es war grafisch sehr aufwendig. Ich finde, es ist auch selbst für den Super Mario 3, was natürlich auch ganz geil gewesen ist optisch, glaube ich, so stilistisch gefiel mir Super Mario Bros. 2 noch sogar ein bisschen besser. Ne? Obwohl es mehrere Jahre älter gewesen ist als der Nachfolger, aber es hat sich einfach gut gehalten. Ja. Ne? Wie du erwähnt hast, dieser Abspann hat ja nochmal später unter den Hardcore-Mario-Nerds nochmal für Diskussionen gesorgt. Ist es denn ein richtiges Spiel? Hat Mario alles geträumt, was dort drin ist? Letzten Endes kann man daraus mitnehmen, dass speziell diese Elemente aus Super Mario Bros. 2, obwohl es kein Haupt-Mario-Spiel gewesen ist, ist aber trotzdem weltweit hier in den Kanon sozusagen eingeflossen der Serie. Die Gegner, die zum Beispiel dort sind, die Shy Guys, diese kleinen Männchen mit der Maske drüber, ja, die dort herumlaufen, die gab es zum Beispiel eigentlich im original japanischen Spiel, was ja kein Mario-Spiel war, aber die sind seitdem ein Standardgegner sozusagen, jo, der in allen anderen Mario-Spielen reingeflossen cool ist. Echt? Gibt's die wieder in den anderen Mario-Teilen? Also ja, die tauchen noch hin und wieder mal auf in allen, genau, Spin-Offs und was weiß ich. In Spin-Offs natürlich auch viel, auch ganz groß, jeder, der Paper Mario 1 mal gespielt hat und dort in der Spielzeugkiste, ja, der Shy Guys gelandet, stimmt, ist. Da, klar. Ja, also viele Sachen, die daraus auch dann ihren Einfluss dann gezogen haben. Mhm. Oder zum Beispiel, wer kann den berühmtesten Charakter von Super Mario Bros. 2 vergessen? Birdo. Er oder sie, ne, ja, der durch einen Übersetzungsfehler kann man es ja nicht nennen, aber da haben sich die Leute im amerikanischen Handbuch einen Gag erlaubt und aus Birdo, was ein Dinosaurier war, der Eier verschossen hatte und eine Schleife im Haar hatte, eine Transe gemacht. Hat es nicht so eine Trompetennase gehabt? Ja, da sind irgendwie Eier so Eier drauf. Genau, da musstest du auf die Eier springen, bist dann auf den Eiern geflogen, hast die in der Luft aufgehoben, dann bist du runtergefallen mit denen in der Hand, musstest sie auf den werfen. Genau, das war so vom Aufwand her, da musst du erstmal auf den Kniff kommen, wie du das machst. Ja, und das hat da eigentlich ganz gut funktioniert. Die Geschichte bei Birdo ist eben gewesen, das hat sich über lange Jahre so gehalten, dass alle dachten, okay, der ist männlich, aber der zieht sich gerne Frauenkleider an. Also die erste Videogame-Transe sozusagen, unabsichtlich erfunden. Nintendo ist irgendwann, glaube ich, auch auf diese Linie dann gegangen, dass sie sich nicht offiziell geäußert haben, welches Geschlecht Birdo letzten Endes hat. Wer das Japan-exklusive Captain Rainbow mal gespielt hat, das ist so eine Art Comedy-Action-Adventure-Rollenspiel für Nintendo Wii, was eventuell auch hier in Europa mal rauskommt. Dort musst du, glaube ich, irgendwelche Kleider für Birdo kaufen, weil der im Geheimen doch lieber ein Mann sein will oder irgendwie solche Geschichten. Gerade bei den Charakteren sind, weil die ja auch nicht so richtig ins Mario-Universum passen. Bei Super Mario Land für den Game Boy war das ja genauso. Das ist eine super Überleitung, Tanz. Ja, weil das war tatsächlich mein erstes Mario-Spiel. Wie gesagt, ich hatte ja kein NES und da war das für mich alles normal, weißt du. Da kannte ich einen Bowser auch noch gar nicht so richtig, maximal aus einem Nintendo Club Magazin. Aber für mich war das da ganz normal, dass da am Ende ein Löwe ist, der Feuerbälle schießt oder ja, der, keine Ahnung. Der Sphinx war das doch, ne, der, oder? Ja, oder wer soll der finale Endboss gewesen sein in so einem Raumschiff? Wie hieß der nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwelche so. Aliens, die damals die Prinzessin entführt haben. Das war aber auch kein, also da merkt man auch, das waren keine Miyamoto Super Marios, also weder war Super Mario 2. War das nicht Miyamoto? Ich glaube Super Mario Land. Ich glaube Super Mario Land nicht. Super Mario Land war ja das, was dann, ja, Super Mario Bros. 2, 88, Super Mario Land zum Release mit dem Game Boy hier Anfang der 90er rausgekommen, wie du schon erwähnt hast, Trant, also wer vorher die Mario-Spiele gekannt hat, okay, du kanntest Teil 1, Teil 2, da hat sich natürlich auch noch nicht so wirklich gefestigt, wie alles dann drin sein muss, deshalb fand ich es auch nicht ungewöhnlich, dass du quasi so eine miniaturisierte Version gemacht hast, wo Super Mario Gummibälle verschossen hat anstatt Feuerbälle. Aber das war auch scheiße. Ich habe das so viel gespielt auf dem Game Boy, das Super Mario Land, das war einfach nur geil. Schon allein die erste Musik, die kennt jeder. Ich fand das echt nicht geil. Nein, also, echt, ich fand das super. Ich habe das so viel gespielt, irgendwann war auf meinem das Steuerkreuz von meinem Gameboy war halt auf der rechten Seite komplett ausgeleiert, weißt du? Weil du immer nur nach rechts läufst. Ja, klar, ich meine, ich habe auch viel gespielt, weil einfach es auch keine Konkurrenz auf dem Gameboy gab. Ja, ich habe sogar Fortress of Fear oder Solaris viel gespielt oder Quix. Ich habe einfach, weißt du, die waren aber auch geil. Das war noch eine Zeit, wo du wirklich auch Zeit hattest, jedes Spiel zu zocken, weil es halt 5 Spiele gab für 3 Monate oder so. Ja. Aber wann kam Super Mario Land raus? Super Mario Land 1990, so. Habe ich mir hier erzählt. Ja, und Super Mario Bros. 3 in Japan? Super Mario Bros. 3 in Japan kam 2 Jahre vorher. Siehst du? Ach was. So, jetzt kommt nämlich meine Story zu Super Mario Bros. 3. Und zwar, haltet euch fest, dieser besagte Holger, der mich zum Videospielen gebracht hat, hat irgendwann mal, früher gab es ja noch die Powerplay, und die hatten ja auch Videospiele. Ja. Ein Spielemagazin, was Videospielmagazin, früher gab, genau. Das früher mal bekannteste und beliebteste und beste. Genau. Und die Leute, die das gegründet haben, haben irgendwann mal die Videogames gegründet und von dort die Maniac. Also ja. So quasi war das früher schon das coolste Videospielmagazin. Die hatten so drinnen im Magazin so grüne Seiten. Das waren immer Lösungen. Genau, die Tipps und Tricks Hefte zum rausschneiden und dann quasi in den eigenen Hefter rein. Das ist so ein dünnes Butterbrotpapier. Nee, so Löschpapier-mäßig. Ja, genau. Und da gab es dann auch immer so Anzeigen von Händlern und so. Und ein so ein Händler da hat so ein, das war so ein China-Klon von einem NES verkauft, auf dem aber auch Importe liefen. Und Holger hat sich dieses Import-Ding gekauft, dieses China-NES. Ja, super exotisch. Und hat in dem Laden auch japanische NES-Spiele gekauft. Und da war unter anderem Super Mario Bros. 3 dabei. Und das kam, glaube ich, wesentlich später erst nach Deutschland. Das kam 1 oder 2 Jahre nach Japan-Release, kam es erst nach Deutschland. So, 2,5, 3 Jährchen ungefähr. Sogar also, es hat schon ziemlich lange gedauert. Und ich hatte aber den Genuss halt, zu dem Zeitpunkt, als es in Japan rauskam, habe ich in Deutschland schon Super Mario Bros. 3 gespielt und war so unfassbar geflasht. Und als dann Super Mario Land rauskam, habe ich gedacht, das ist ein Witz. Leute, Super Mario Bros. 3 ist das krasseste, was es auf der Welt gibt. Ich konnte überhaupt nicht in Worte fassen, wie geil es war. Es ist natürlich dann im direkten Vergleich, kann es natürlich gegen Super Mario Bros. 3, kann natürlich da wenig anstehen. Bevor wir zu Super Mario 3 gehen, lass uns nochmal Super Mario Land abschließen. Also ich habe es damals nicht mit bei gehabt bei meinen ersten Gameboy-Spielen, aber ich habe auch nur Tetris gespielt ohne Ende. Das kam auch erst später, das kam nicht zum Release. Es war aber so die erste Welle an richtig guten Spielen, so Quix und sowas hast du erwähnt, das fand ich auch ziemlich geil damals. Ja. Fortress of Fear eher gegen so Burai Fighters und Castlevania habe ich noch gehabt, Castlevania auch ein bisschen anders als sonst. Ja. Super Mario Land 1 hatte mich, ja, ich habe es ja später gespielt, ich war eher ein Fan von Super Mario Land 2. Das fand ich auch besser. Was auch dann, du dachtest ja vom Anfang her Super Mario Land 1, dass der Game Boy einfach technisch nicht in der Lage ist, sagen wir mal, die Grafik zu replizieren, die dann Super Mario ausmacht. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, diesen Artikel, den ich zuletzt geschrieben habe über die History von Mario, ich habe die Sprites nochmal verglichen, sozusagen, wie die Grafik dort aussieht. Und die Super Mario aus Super Mario Land 2 entspricht grafisch technisch den von Super Mario World fast schon, den Figuren. Ne, das sind ähnlich aussehende Sprites, also es war grafisch ein Meisterwerk, fand ich. Und hatte dann auch so ein Oberweltkartensystem. Genau, Oberweltkarte hat es. Es hat das erste Spiel, was, glaube ich, Wario eingeführt hat als Endboss, damals gewesen. Ja, Super Mario Land 2 für den Game Boy. Also, so, da sind wir jetzt gerade. Genau. Naja, ich habe nochmal die Brücke dorthin gemacht, okay. Weil natürlich Super Mario Land 1, du hast dein Steuerkreuz ausgereicht, ich bin nicht dazu gekommen, aber ich habe ohne Ende... Ja, stimmt, das hat echt super ausgesehen. Also es war halt auch wieder so ein Mario, der nicht nur aus Pixeln bestand, sondern so richtige Outlines genau, hatte. Genau, und genau. Ich weiß auch noch, dass die Münzen super ausgesehen haben, die waren sogar animiert und haben sich gedreht und so. Und du hattest unterschiedliche Anzüge, die Mario anziehen kann, und du hattest das erste Mal eben Wario, der danach ein Standard oder quasi ja sein eigenes Spieleheld mittlerweile geworden ist bei Mario, aber dort als Endboss. Hat auch super funktioniert, habe ich auch ohne Ende gespielt. Ne, aber, wie du schon erwähnt hast, wenn man Super Mario 3 kannte, könnte dich wahrscheinlich da nicht mehr so viel begeistern, was auf dem Game Boy dort passiert ist. Für mich ist Super Mario Bros. 3 immer verbunden so mit dem Jahr 91, weil da ist es hier in Europa rausgekommen, und wenn du die Japanisch schon gespielt hast, wahrscheinlich schon kalter Kaffee in der Richtung. Ich kann mich konkret echt an ein komplettes halbes Jahr erinnern, wo ich mit meinem Kumpel nichts anderes gemacht habe, außer Super Mario Bros. 3 spielen und Dangerous von Michael Jackson hören den ganzen Tag. Guter Zusammenhang. Ja, weil das gerade dort draußen war. Also ich kann das Album in- und auswendig, ich kann Super Mario Bros. 3 in- und auswendig. Ich habe alles gespielt. Also ich erinnere mich auch. Das wäre dann eigentlich eine super Überleitung gewesen zu dem Punkt, wo ich mir damals einen Mega Drive kaufen wollte, weil ich im Autokatalog Moonwalker-Bilder gesehen habe. Und, ach, sehr geil. Ja, machen wir vielleicht nachher nochmal. Lustigerweise, ich erinnere mich auch, dass ich stundenlang, wir hatten halt, wie gesagt, in der Nachbarschaft so mehrere Kinder, und dann ist man immer zu dem, der gerade das neueste coole Spielzeug hatte, bei dem ist man dann irgendwie... Auch so voll, wie sagt man, nicht unverhohlen, sondern... Total und offensichtlich so, ey, du besuchst jemanden irgendwie so opportunistisch, nie, aber sobald er irgendwie ein neues Videospiel hat, ey, kann ich vorbeikommen oder so? Also genau. Hatte ich auch, da hatte ich damals das Super Nintendo Street Fighter 2, und der war dann immer da, obwohl der vorher nie bei mir so war. So ging es auch. So, jeder hatte immer irgendwas Neues, und dann bei dem wurde dann abgegangen, wo der neueste Scheiß war. Und tatsächlich erinnere ich mich auch an die Super Mario 3 Sessions, das war dann bei mir. Und ich weiß auch noch, Dangerous, Michael Jackson, haben wir auch auf und ab gehört, aber ich glaube nicht parallel zu Super Mario Bros. 3, aber es ist lustig, weil das wirklich auch aber so ein Event war. Habt ihr dann auch immer Musik angemacht zum Zocken oder was? Ja. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber auch Freunde von mir, weißt du, irgendwie immer Bubble Bobble gespielt am C64 und dazu dann Eye of the Tiger gehört. Das du auch kannst es schaffen, Bobble. Ja, ich bin gespannt, ob das bei YouTube vielleicht jemand so zusammengeschnitten hat, Eye of the Tiger auf Bubble Bobble. Wenn nicht, sollten wir es machen. Ja, es gibt wahrscheinlich Bubble Bobble auf Linkin Park, wie für jedes Spiel, aber auf Eye of the Tiger fände ich super lustig. Nee, weil einerseits ist es natürlich überraschend, dass wir in ähnliche Richtungen tendiert haben, aber so war es eben nun damals. Ne? Du hast auch, obwohl die Musik in dem Spiel natürlich cool gewesen ist und die Effekte, wenn du es jeden Tag so und so viele Stunden gespielt hast, dann musst du auch natürlich mal was anderes auf die Ohren bekommen oder nicht irgendwie anders ablenken. Ja, vor allen Dingen war es ja auch damals, also es gab ja nicht nur Videospiele, die cool waren. Du hattest dann deine erste eigene Stereoanlage. Ich weiß noch, mein Vater kommt mit so einem Kompaktding, es musste zwei Kassettenrekorder haben. Du hast es nie gebraucht, aber wenn es nur ein Kassettenrekorder hatte, dann war es scheiße. Und dann zum ersten Mal der CD-Player und so diesen ganzen Kram, und das war dann alles Hightech damals. Okay. Und musste natürlich ausgenutzt werden. Dein erstes selbst gekauftes Album für deine Hightech-Anlage, kannst du dich noch erinnern? Okay, bei mir war es Alice Cooper, Hey Stupid. Super Album. Bei mir war es Ice-T, aber ich weiß nicht mehr, was. Die erste CD, die ich geschenkt bekommen habe, war Enigma. Oh, dran. Oh, das erklärt mein Beileid. Ja, nee, ey, hab ich auch nicht gehört. Achso, okay. Ich wollte harten Rap haben. Harten Rap. Ja. Hast ja Vanille-Eis gemacht. Lass auch ein bisschen eingehen auf Super Mario Bros. 3. Wir hatten einen Vanille-Eis-Tanzwettbewerb in der Schule. Ja. Go Ninja. Und ich durfte nicht, das ist jetzt wirklich wahr, ich sag das auch nicht, um cool zu sein oder so, aber ich durfte damals nicht mitmachen, weil es hieß, du kannst so gut wie Vanille-Eis tanzen, du musst Jury machen. Und dann ich weiß noch, wir saßen auf dem Hochbett und ich saß so als Jury da, und dann haben die anderen so getanzt. Wie ein Hochbett, so Klassenabschlussfahrt oder was? So ein Hochbett hatte ich halt so, oder nicht ich, sondern Kumpel. Also bei dir halt so war der Wettbewerb oder bei deinem Kumpel? Nee, bei meinem Kumpel war der Wettbewerb. Es war halt so, weißt du, Geburtstagsparty, alle kommen, und dann wurde halt Vanille-Eis-Tanzwettbewerb gemacht. Und ich saß oben, und dann haben alle, ich kann jetzt den Move euch nicht wörtlich darstellen, und haben alle diesen Vanille-Eis Dance-Move gemacht und dann zu mir hochgeguckt aufs Bett und ich sollte dann sagen, ob ich ihn cool fand oder nicht. Das ist auch schlecht, ey. Ich muss euch auch gerade was erzählen. Bei mir war es irgendwie eine Klassenfahrt, 8. Klasse und dann war das auch gerade voll der Shit und irgendwie dann abends Party gemacht, weißt du, in so einem verranzten Schulandheim, wo einfach nur ein Kassettenrekorder hingestellt wurde und das ist dann die Party. Und dann halt habe ich auch den Move mal abgelassen und so und dann fanden es alle voll super, weil ich es auch drauf hatte. Ja, und dann kam so ein anderer Klassenkamerad zu mir hin und so und hat es auch probiert und es sah so unbeholfen und unmotorisch aus und zu allem Überfluss hat er noch irgendwie Birkenstock angehabt. Das war auch so, geht überhaupt nicht. Oh Mann, die alte, gute alte Zeit. Ich schäme mich gerade wieder so unglaublich, weil die Bilder so lebendig werden. Ja, vor allen Dingen, Nostalgie schämen. Und warum konnten wir es so? Weil wir es zu Hause geübt haben. Ja. Okay. Ich dachte, ich bin resistent gegenüber Fremdscham, aber es kommt wieder in mir hoch, das Gefühl. Boah, das war echt ganz schlimm, ey. So. Nee, um mal die Gedanken aus dem Kopf leicht zu verdrängen. Lass uns mal kurz inhaltlich auf Super Mario Bros. 3 eingehen. Wie man gemerkt hat, wie sehr wir enthusiastisch darüber gesprochen haben. Ich finde heute noch, Super Mario Bros. 3 ist, glaube ich, mein persönliches Lieblings-Mario Jump'n'Run von allen. Ja, Brand hat wieder einfach nichts gespielt. Einfach, es war einfach alles geil dran. Hast du Super Mario 3 nicht gespielt? Ich hab's nicht gespielt. Aber ich hab's zu Hause auf der Virtual Console, auf der Wii. Und das schlummert da noch, bis ich's mal anfasse. Krass. Ist halt so viel zu zocken in letzter Zeit. Aber ich weiß nicht, ob's einen heute auch noch mal nach genauso vom Hocker haut wie damals. Aber also ich muss sagen, wie mich das geflasht hat, das werde ich nie vergessen. Also das war wirklich so ein Spiel. Das war, glaube ich, meine schönste Videospielzeit, an die ich mich erinnere. Also das einzige Erlebnis, was noch entsprechend krass in meinem Kopf war, waren im Prinzip Final Fantasy 2 und 3. Mhm. Das waren auch so Spiele, wo ich nach Hause kam von der Schule und einfach nicht mehr aufhören konnte zu spielen und so in dieser Welt drinne war, okay, wie man es, glaube ich, als Erwachsener auch nicht mehr ist. Nee, das schaffst du, ich glaube, das Gefühl kenne ich und das schaffst du auch eigentlich wirklich nicht mehr. Ne? Dieses Gefühl einfach, jetzt bin ich zu Hause, ja, jetzt kann ich spielen und jetzt, man hört einfach nicht auf. Ja. Ey, auch alles, was da so passiert ist, hat einen bleibenden Eindruck, dass ich mich wirklich an Szenen erinnern kann. Die kann ich nicht von Batman Arkham Asylum oder so, oder was ich vor einem Jahr oder so gezockt habe, kann ich mich nicht an einzelne Szenen so erinnern wie aus diesen Spielen. Ich weiß auch nicht, aber Super Mario 3 war damals einfach so eine Mischung aus, ja, es war schon fast rollenspielmäßig, weil du so viel Freiheiten auch hattest. Es gab so viel zu entdecken. Also das war nicht einfach nur ein Jump'n'Run von links nach rechts durchs Level kommen, sondern durch die verschiedenen Kostüme, allein durch das Hörnchenkostüm, wo man fliegen konnte. Mm-hmm. Und plötzlich gingen die Level nicht nur nach links und nach rechts, sondern nach oben und nach unten. Du konntest wirklich, du hast dir das irgendwo am rechts am Levelende hast du dir das Flughörnchenteil geholt, bist an Anfang gegangen und da hochgeflogen und hast halt echt irgendwas entdeckt. Und es war so eine ultimative Belohnung, weil du gemerkt hast, die Programmierer wollen, dass du die Level wirklich abklopfst, dass du die durchsuchst und nicht einfach nur, wie es bei tausend anderen Jump'n'Runs ist, einfach nur durchkommst. Ist man da genauso geflogen wie mit dem Cape später? Nee, anders. Du konntest, also du hast Anlauf genommen, du hattest so eine Powerleiste unten, wenn du die... Das wenn war du wie bei Mario World, ja. Ja, bei Mario World konntest du die Leiste nur nicht sehen, glaube ich. Ne, da hattest du ja, bei Mario World hat er ja getippelt mit den Füßen. Hat die Animation, hat die Arme ausgestreckt. Genau, er hat die Arme und du wusstest, jetzt bist du abhebbereit und dann bist du losgesprungen mit dem und hast mit deinem Schwanz gewedelt durch Knöpfe drücken. Mario, ready for takeoff. Ja, das Krasse war, du hattest so eine, bei Super Mario Bros. 3 hattest du so eine Anzeige, das waren so lauter kleine Pfeile und ganz am Ende war ein großes Dreieck mit einem P quasi. Und wenn das geleuchtet hat, oder ein großes Feld mit einem P, wenn das geleuchtet hat, konntest du abheben. Und das Geile bei Super Mario Bros. 3 war, du konntest auch, wenn du eigentlich einen Abschnitt hattest, der zu klein ist für den gesamten Anlauf, konntest du, wenn du es geschickt machst und dich anstellst, hin und her und konntest dadurch das P anpowern. Genau. Und die Hälfte des Spiels verbringst du einfach nur das auszureizen, zu gucken, ob du hier genug Anlauf kriegst, um hochzufliegen. Weißt du, an was für Stellen einen Meter breit ich schon versucht habe, hin und her zu laufen, um das P zu aktivieren, um zu gucken, ob da oben was ist und so. Ja, lustig, aber ich muss kurz sagen, ich hatte jetzt irgendwie am Wochenende nochmal Metroid Zero Mission durchgespielt für den GBA und da war auch so eine Stelle. Kurz vorm letzten Endgegnerkampf irgendwie ist so eine Stelle, wo du mit diesem Speedrun irgendwie Speed holen. Spiel? Metroid Zero Mission. Und das Remake von Teil 1. Genau, wo du Dampf holen musst in einem Raum, dann läufst du rüber in den anderen, musst du mit der Screw-Attack halt im Sprung durch den Boden, weil da irgendwie diese Pfeile sind. Mhm. Und unten ist dann so ein Raum voller Laserbarrieren, wo du mit der Screwtech durchschweben musst, ohne die Laserbarrieren zu berühren. Ich weiß nicht, ob euch, ich habe echt eine Stunde dran gehangen, weil am Ende ein leckerer Energietank unten hat. Ich wollte den unbedingt haben, aber das ist genau so ein Ding, weißt du, wo du weißt, da wartet ein Item und da haben sie ein schönes Secret eingebaut, was deine Skills fordert und das musst du einfach holen. Und ich habe auch gedacht, so, ich habe mich richtig schlecht gefühlt in dem Moment, weißt du, ich hätte viel mehr andere Sachen machen können. Nee, das muss man, du kannst keinen Energietank auslassen. Ich musste es holen, das hat mich richtig genervt, weil ich es nicht hinbekommen habe. Ey, ja, aber das sind diese alten Spiele, die diesen Trieb in einem wecken, das gibt's, finde ich, heute nicht mehr. Das ist alles so, Ja, natürlich, du hast so. Einerseits ist es natürlich dann für unsere Generation von Zockern, die anders mit anderen Arten von Spielen aufgewachsen sind, als die es heute dann in der Form gibt. Und ich glaube auch, wie du schon vorhin gesagt hast, so ein Spiel wie Batman Arkham Asylum, ne, das ist natürlich ein geiles Spiel unter heutigen Gesichtspunkten, aber da gehst du als neuer Gamer auch anders ran, als so wie wir an so ein Super Mario 3 rangegangen aber sind. Aber auch gerade da weiß man ja von Anfang an bei Batman zum Beispiel, dass es so viele Riddles gibt, die man lösen kann und so. Also damals war das alles noch viel geheimer, diese ganzen Secrets, weißt du? Da hat man sich richtig, wie du sagtest, wie so ein Forscher gefühlt. Krass, was habe ich denn hier gerade rausgefunden? Ich muss es hinaus in die Welt tragen. Das ist ja genau der Punkt. Du wirst heutzutage, ist halt viel mehr auch auf Mainstream irgendwie und eigentlich verkaufen die Entwickler einen auch mittlerweile für doof, weil die Sachen, früher wurde das nicht so erklärt, es gab keine Tutorials in den Spielen oder so, sondern es gab eine Anleitung, die meistens beschissen war, aber darüber hinaus hat nirgendwo einer gesagt, ey, und dann geh doch mal nochmal ans Anfangslevel zurück und geh mal da hoch oder so. Das hast du einfach ausprobiert. Das war eben vor allem, wenn es ein Spiel gewesen wäre, was weniger so wirklich perfekt durchdesignt ist wie Super Mario Bros. 3, wo die einzelnen Spielelemente gut funktionieren, wie die Anzüge, die du hast und die Level so variabel und wirklich auf den Punkt genau designt sind, dass du da auch Spaß dran hast zu erkunden. Weil wenn es dann so eine groß frustrierende Angelegenheit wird, ne, sowas wie bei der, was du gerade erwähnt hast, dran mit Metroid Zero Mission, das kann ein Punkt sein, heute hätte ich wahrscheinlich nicht mehr die Geduld dazu. Aber auch wenn das Spiel eben nicht so geil designt wäre, Super Mario 3, hätte ich vielleicht als Kind auch die Geduld verloren und hätte mich da nicht angespornt gefühlt, da einfach alles zu probieren, jeden Level x-fach anzugehen, jede Ecke zu untersuchen, jeden Block drauf zu hauen, so wie die Leute, die bei Zelda 1 eine Bombe vor jeder Ecke auf dem Bildschirm platziert haben, um zu finden, wo es einen Durchgang gibt. Ne? Habe ich gemacht. Ja, siehst du? Ne, diese Motivation wäre, die würde heutzutage ein Spiel nicht mehr wirklich auslösen können. Ja, weil es einfach auch zu viel gibt. Damals gab es halt auch nicht so viel. Es klingt so doof, aber es ist wirklich so, damals gab es keine großen Alternativen. Du hattest halt Zelda und das nächste Spiel, das in der Art von Zelda war, gab es 2 Jahre später oder so. Also hast du Zelda ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Ja, kannst du ja auch 2x durchzocken. Eben, musst du sogar. Hab ich sogar. Aber gut, was ich noch zu Super Mario sagen wollte, das Geile ist nämlich auch, das Level-Design ist bombastisch gewesen. Ich werde nie vergessen, Level 4 ist es von Super Mario 3, wo alles riesengroß ist. Die Riesenwelt. Oh, ja. Das ist einfach so geil gewesen. Auf einmal bist du in einer Welt, wo die Fragezeichen fast Bildschirmfüllen sind und eine riesengroße Schildkröte kommt auf dich zu und die Röhren sind riesengroß und du bist ein kleiner Mario. Mhm. Und das sah nicht nur geil aus, sondern es hat sich trotzdem geil gespielt und es gibt so viele unterschiedliche Welten mit unterschiedlichen Sachen. Du spielst das Spiel schon seit Wochen und plötzlich kommt ein neues Kostüm, der Hammerwerfer Mario oder ein Froschkostüm, mit dem du geil unter Wasser schwimmen kannst. Also es gab so viel zu entdecken und ja, keine Ahnung, ja, Super Mario 3. Es ist ein unglaubliches Ding. Ich hab's, also mein Kumpel hat es auf meinem NES, wir haben es bei ihm gespielt. Ich hab's dann, als Super Mario All-Stars gekommen ist, auch mindestens noch 10-mal oder sowas durchgespielt, weil es einfach dazu einlädt, vor allem, weil Super Mario All-Stars endlich eine Batterie hatte, die das NES-Spiel nicht hatte. Mhm. Dafür hattest du ja zum Glück die Warp-Flöten, die du finden konntest, in der zweiten Welt am Ende und in der vierten oder fünften, ich weiß es nicht mehr genau. Aber warte, Super Mario 3 hatte auch eine Batterie. Hatte keine. Bist du sicher? Keine Batterie auf dem NES, das weiß ich noch ganz genau. Doch, ja, deshalb konntest du aber in die achte Welt relativ fix, wenn du die 2 Flöten geholt hast. Echt jetzt? Aber das ist doch ein Spiel mit so einer Oberlandkarte. Ja, es hatte keine Batterie. Ist doch scheiße. Ja, Das hatte ich, das war. Aber ja, es war ja auch größer dann als zum Beispiel Mario Land, was man. Es war wesentlich größer. Es hatte keine Batterie damals. Ja. Wir können es gerne nochmal nachprüfen, aber. Ich glaube, du hast. Und wie kam. Also deshalb hatte ich. Die Warpflöten oder gab es auch Passwörter? Nee, Passwörter gab es nicht, aber die Warpflöten direkt mit dem Soundeffekt aus Zelda dann ausgestattet, war, dass du direkt wirklich innerhalb von. Genau, von ein paar Minuten dann quasi schon in Welt 8 sein konntest und dann musst du die nochmal durchspielen, die auch hammer hart war mit den Bewegungen. Also musste man dann immer, wenn man die Konsole ausgemacht hat, in Level 1 anfangen, Warpflöte suchen, Level 5 Warpflöte und so weiter. Nee, es gibt in Level 1 gibt es zwei Warpflöten, du benutzt, glaube ich, Level 1 gibt es eine Warpflöte und Level 2 gibt es auf jeden Fall eine Warpflöte und du benutzt die erste Warpflöte, kommst zur Warpzone und wenn du in der Warpzone, also das ist eine Oberwelt. Genau, ist eine Oberwelt Warpzone. Und dann du kannst dann mit der ersten Flöte, kommst du dann in, gibt es drei Röhren zu den drei Leveln später und dann siehst du unten noch die Röhren zu den anderen Leveln, zu den höheren Leveln, 5, 6 oder 7, 8, keine Ahnung. Ja, genau, die sind alle dreifach aufgeteilt. Und wenn du oben bist bei den drei Röhren und da nochmal die Flöte benutzt, kommst du nämlich unten bei der 8er Röhre raus. Schon wieder so geheim, ey. Ja, und ich weiß, wie ich mich gefreut habe, als ich das probiert. Ich hatte zwei Flöten, habe gesagt, ich benutze die jetzt. Und da hat es kein Passwort oder nichts gehabt, das heißt, wenn du sie benutzt hast und kamst an der gleichen Stelle wieder raus, war die scheiß Flöte halt, warst du weg. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal da stand und gesagt habe, ich benutze jetzt hier die Flöte und guck, was passiert. Und geh aus dem Bildschirm raus und komm unten bei Level 8 wieder raus. Super. Ja. Fucking ja. Gut, bevor wir mit Super Mario Bros. 3 abschließen, eine kleine Anekdote nochmal. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass Super Mario Bros. 3 eine Aufführung ist eigentlich? Ja, ist ein Vorhang am Anfang. Die kompletten grafischen Elemente sind angeschraubt an den Hintergrund, Kulissen. Mit Wolken und alles drum und dran. Am Ende bei den Levels geht die Kulisse ist vorbei und man sieht nur noch den Stern am Ende, der noch nicht fertig gebaut ist. Also im Grunde ist es wie so Element. Das macht Sinn, weil ich habe jetzt immer nur dieses Schiffslevel. Ich glaube, das ist das letzte, oder? Das Schiffslevel habe ich immer vor Augen, wenn ich an Mario 3 denke, weißt du? Und das sah für mich schon immer so kulissenartig aus. Genau, es war noch nicht ganz fertig, hatte ich den Eindruck, weil es vielleicht zu gefährlich ist, dort die Kulissen aufzubauen wegen der ganzen fliegenden Sachen. Nein, ein Element, was später weitergeführt wurde in vielen anderen Spielen, wenn jemand die Paper Marios gespielt hat, speziell Teil 2, wo jeder Kampf auf einer Bühne stattfindet und Leute dir zujubeln und so weiter, je nachdem, wie gut du kämpfst. Nach Super Mario Bros. 3, es hat ja nicht mehr zu lange gedauert, weil dort, du warst ja gerade am Generationssprung zum Super Nintendo hin. Also im Endeffekt waren es, wenn ich mich erinnere, dass ich Super Mario 3 im Sommer 91 gespielt habe, irgendwann im Spätsommer, Herbst 92 war es dann da, hier in Europa, das Super Nintendo. Und gleich mit dazu das Spiel schlechthin dann eigentlich. Dann Spiele noch bei der Konsole Eigentlich der beste Launch-Titel, der gleich mit bei der Konsole war, weil danach hat man es ja nicht mehr bei der Konsole beigepackt. Super Mario World. Und muss aber auch sagen, ich hätte damals so ein Spiel nie gekauft, ehrlich gesagt. Hast du nie gekauft? Du warst zu cool dafür? Ja, klar, ich war auch einer von denen, die Sonic besser fanden, obwohl ich nie einen Mega Drive hatte, weil das wollte ich vorhin auch sagen, wollte mir einen Mega Drive kaufen, dann hat mir jemand irgendwie auf einer Videospielzeitschrift die digitalisierten Fotos von den Wrestlern von WrestleMania gezeigt. Da habe ich gedacht, Alter, das ist ja echt Grafik. Wie echt? Das ist echt Grafik, ich brauche ein Super Nintendo. Und da war das Mega Drive gestorben. Und dann hast du es gespielt, das war ein Titelbild. Sonic halt immer cooler, wie jeder andere wahrscheinlich auch, mit seinen super Stacheln und seinem bösen Blick und den super Turnschuhen. Und, Mario hätte ich nie mir aus freien Stücken gekauft, aber es lag halt dabei und das war super. Also der Effekt ist natürlich, du hast natürlich absolut recht, als damals Kiddie oder Jugendlicher, da ist Mario natürlich nicht das, worauf man dann abfährt. Ne? Das ist der Kiddie-Scheiß-Man. Ich weiß noch genau, auch Super Nintendo war ich importmäßig unterwegs, gab so einen Videospielladen, habe ich schon wieder vergessen, CWM. Genau. Die gab es in Frankfurt irgendwie und dann hatten die ein japanisches Super Nintendo dort. Hat, glaube ich, weiß nicht, 500 Mark oder so gekostet, völlig übertrieben. Und da lief Final Fight. Es war auch ein Release-Titel. Die erste Version ohne Guy, ne? Und ich, ja, genau, und ich hab zum ersten Mal Final Fight gesehen und diese Schlaggeräusche gehört. Ja. Und ich als Kind wirklich da gestanden und gesagt, ey, das kann nicht weinen. Das ist ja eine richtige Schlägerei. Das ist ein echter Film. Weißt du, du kannst nur Bud Spencer Filme, ja, wo es psch, boing, psch, und auf einmal siehst du psch, psch, psch. Und dann hat er danach Mario reingemacht. Nicht so, nee, mach mal wieder Final Fight. So war das ungefähr. Und ja, keine Ahnung, irgendwann ein Super Nintendo gekauft, natürlich mit Final Fight dazu. Mhm. Und Final Fight so wirklich nach 2 Stunden nicht mehr gezockt im Prinzip und dann Super Mario World gezockt und ist meiner Meinung nach, also bis heute auch mein Lieblings-Super Mario. Ich mag es noch lieber als Super Mario 3, wobei ich mich da auch immer schwer tue, ja, mit diesen, ja. Welches mag man mehr? Ich finde die einfach beide geil, aber Super Mario World ist so das erste Super Mario gewesen, das auch von der grafischen mich vom Grafischen richtig angesprochen hat. Ich fand das einfach super geil vom Look. Ich find's auch heute noch super cool vom Aussehen. Ich weiß noch, damals ein Kumpel hatte das vor mir. Also eigentlich sage ich das noch, mein Vater hat mir damals das Club Nintendo Magazin hingelegt, wo vorne Super Nintendo drauf war. Da war es für mich noch weiter fern. Und ich dachte, das wirst du nie besitzen. Das ist einfach ein unerreichbares Gut. Und irgendwann hat das mir dann doch mal gekauft. Und das war echt krass. Boah. Aber ich habe es halt später erst bekommen und ein Kumpel hat es vor mir gehabt. Und da haben wir Super Mario World gespielt. Und da wir ja schon in einschlägigen Videospielzeitschriften gelesen haben, dass das Ding auch 3D kann, haben wir dann halt versucht, 3D zu erkennen. Und für mich war das einfach dieses Parallax-Crawling, weißt du? Also im Vordergrund alles schneller vorbeizieht als im Hintergrund. Hier, siehst du das? Das ist 3D. Vorne schneller, hinten langsamer und so. Siehst du das? Ja, nee, das ist doch nicht 3D. Bis wir dann zum Bowser gekommen sind, der sich dann halt wirklich aus dem Bildschirm, aus der Tiefe nach vorne bewegt hat. Mode 7. Ja. Das war dann ein richtiges 3D. Mode 7-Effekt. Und was ich auch nie vergessen werde, waren die großen Huibus. Ja. Boah, wie krass das war. Das ist echt geil, wie das ganze Spiel diese Werbefloskeln vom Super Nintendo in sich vereint hat. Die haben damals damit immer geworben, 256 Sprites gleichzeitig oder so. 32.768 Farben, weiß ich noch, habe ich immer alles auswendig gelernt. 16-Bit-Sound. 16-Bit-Sound. Transparenzeffekte für die Huibus eben. Mosaikeffekt haben sie es genannt. Weißt du, was immer... Dieses wenn du dieses Betreten oder Verlassen hast, dann hat sich das so aufgepixelt. Und halt Mode-7-Effekte. Objekte frei rotierbar und zoombar. Alles diese neuen Features, die das Super Nintendo, die tolle Hightech-Maschine auf dem Kasten hatte. Ja, da wussten die eben von Nintendo speziell bei einem Spiel, was konzeptmäßig eigentlich wie die logische Weiterentwicklung zu einem Super Mario 3 gewesen ist, plus die ganzen Features, die das Super Nintendo nochmal mit dazu kann, die bessere Grafik, ich glaube, so wie du das gerade gesagt hast, Etienne, bei mir variiert es auch manchmal mit Super Mario World und Super Mario 3. Ich glaube, ich tendiere in den letzten Jahren mehr zu Super Mario 3 ein bisschen mehr hin, aber die sind so nah beieinander dran, einfach was die Spielqualität, was den Ideenreichtum, die Levels, den Forscherdrang, der dort ausgelöst wird. Das erste Mal, wenn du in diese super Spezialwelt kommst, wo die 8 super Hardcore-Level dann sind und du dann siehst, oh geil, was ist das für alles. Yoshi eingeführt. Yoshi eingeführt. Dann die Ghost Valleys eingeführt, die eigentlich dann durch Super Mario Kart, glaube ich, erst richtig berühmt wurden. Aber diese Geisterwelten, die finde ich bis heute so geil. Die hatten auch so ein also die haben einem nicht richtig Angst gemacht, also nicht im Sinne von Dead Space Angst, aber die waren schon schaurig. Weil die waren stimmungsvoll. Ja, die waren stimmungsvoll und du hattest ja auch immer diesen Verfolgungswahn, weil wenn du läufst, laufen sie halt hinter dir her, also musst du dich umdrehen, aber dann bleibst du halt auch stehen. Und das heißt, du bist zwangs, das ist eigentlich eine super Idee und es gab auch da immer so viel zu entdecken es war einfach, in den meisten Levels, also auf der Karte waren ja gelbe und rote Punkte und rote Punkte hatten zwei Ausgänge, genau. Und meistens war das halt, finde einen Schlüssel und bring ihn zum Schlüsselloch, um dann halt die zweite Abzweigung zu öffnen. Und dann da hast du immer noch viel zu forschen gehabt und dann gab es dann noch die Star Road. Das war ein super geheimes Ding. Und auf der Star Road konntest du doch im Kreis reisen, ne? Mit 5 Level und 5 Sternenausgängen. Aber dann gab es dann nochmal einen Stern in der Mitte, ne? Ja, was dann nochmal ein Geheimnis im Geheimnis war. Ja, war das nicht so, dass man in dem unteren Star Road Level noch einen zweiten Ausgang finden konnte oder einen dritten vielleicht? Ja, dann hast du nochmal so ein Level gekriegt, das wie so ein. Genau, du musst einmal nach links und unten nach rechts. Genau, es gab, ich weiß nicht mehr, in welchem von den Levels gewesen ist, du musstest irgendwie mit Yoshi einen Schlüssel schlucken und dann war außerhalb des Bildrands unten nochmal so eins von diesen Jump-Noten, ne? Die so diese Mini-Trampoline, die du eigentlich nicht gesehen hast. Und du musstest so wie bei wie bei Indiana Jones 3, nimm einen Schritt ins Unbewusste. Leap of Faith. Leap of Faith, take the leap of faith und dann, ne? Ja, das dann ist echt hast super gewesen. Also so richtig ja, aber ganz hart vor geile Sachen. Diese geheim Star Road, was war das nochmal? Die waren ich erinnere mich nur noch an diese dicken Raupen, die da auf jeden Fall drin vorkommen. Zum Beispiel, oder der eine Level, wo dann ganz viele Münzen da geschrieben war in der Mitte vom Level. Ja. Auf jeden Fall waren die sauhart. Also die waren richtig schwer, aber ich habe auch durchgezogen. Hat eine Tradition angefangen, da kommen wir später nochmal kurz dazu zu Mario Sunshine, diese harten Bonus-Level einfach, ne, die dort dann ihren Ursprung genommen haben. Auch ein Punkt, den ich nochmal erwähnen wollte, Mario natürlich immer sehr, sehr einprägsame Musik gehabt. Ja. Irgendwie aber die Super Mario World Musiken, also die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Die sind einfach die so. Die waren echt geil. Das fand ich geil, dass es bei Mario Galaxy 2 nochmal aufgegriffen haben, das Theme. Theme oder wie das heißt. Ja, Yoshi Island, irgendwas glaube ich heißt es in der Sache. Ich hatte Super Mario World damals tatsächlich komplett durchgespielt, 96 Sterne oder Level oder wie auch immer. Nee, 96 Ausgänge sind es. Ausgänge oder wie auch immer. Wo die Levelanzahl dann blau wird. Ja. Und da war ich ganz stolz drauf, weil sowas habe ich auch nicht immer gemacht, ein Spiel komplett beenden. Und dann das ist, glaube ich, Super Mario World das Einzige, bei dem ich das gemacht habe. Ja. Dann hatte ich einen Kumpel zu besuchen, der wollte das auch mal spielen und ich so, ja, hier kannst du da über die Karte in die Levels reingehen, ich gehe mal kurz in die Küche und hole mir was zu trinken. Dann höre ich nur vom Fernseher irgendwie, ey Carsten, was heißt denn Erase? Bin ich sofort zurückgeflitzt, da hat er mir die 96 Level gelöscht, der Penner. Nee. Ich war so böse. Ich war auch so sauer, weißt du, dass er einfach nicht wusste, was Erase heißt. Schon allein der Satz, wenn ich das höre, was heißt denn Erase? Und dann sofort die Alarmglocken geschrillt und da war es schon zu spät. Der hatte dann auch zur gleichen Zeit noch Super Mario Land 2 für den Gameboy dabei. Und da habe ich schon überlegt, ob ich dem jetzt einfach den Gameboy wegnehme und seinen Spielstand lösche. So Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oh Mann. Das habe ich nicht gemacht, weil ich bin ja lieb. Erase. Das war echt sau schlimm. Ich habe es dann auch nie wieder wiederholt, die alle zu holen. Hey, absoluter Hammer. Aber ja, Super Mario World war zwar 90 eben ein Launch-Titel vom Super Nintendo, ich denke mal für viele eben das erste Mitspiel. Du hast natürlich Final Fight gehabt, ich glaube, ich habe noch Super Provotecto damals gespielt. Oh, ja, das war auch F-Zero hatte ich noch. Und F-Zero jede Strecke geholt. Aber habe ich mir zur Überbrückung zu Street Fighter gekauft. Oh, fand's dann auch richtig aber geil. Da gehen wir näher drauf ein, ja, im Super Nintendo Podcast, wenn wir dann uns da zusammenschließen. ja, kurz bevor... Fliegengitter-Level, Super Mario World. Wollte ich nur auch mal sagen. Auch super. Ja, das sind eben diese kleinen Ideen, die immer da sind. Ne? Ja, dieses Fliegengitter, auf einmal, du klopfst drauf, bist auf der Rückseite. Ja, und das meinen die, so ein Bowser-Level war das. Oder? Ja, genau, in der Bowser-Welt. Oder wo du dann von der anderen Seite die Skelette boxen konntest, damit die runterfallen, dann in die Lava dort rein. Was ich nicht so schön fand, war die Höhlen-Level. Welcher? Die Höhlen-Level? Diese Höhlen-Level, ja, die fand ich nicht so toll. Ach, ja. Die ging eigentlich. Mich haben ein bisschen mehr abgenervt, diese selbstscrollenden Level. Die du dann ja, hattest. Aber ja, da gab es ja wieder die lustige Yoshi-Musik da oben bei der. Ja, die fand ich bei 3 besser als bei Mario World. Aber es gab gar nicht so viele Kostüme, ne? Es gab im Prinzip nur. Gab ein Cape, eine Blume. Blume. Ja, es wurde reduziert Ballon gegenüber Mario den. Noch, Ballon Mario? Ballon? Verstehe ich nicht. Nee, du konntest manchmal aus Fragezeichenblöcken halt einen Ballon. Ach so, wo er dann so, die, so ganz fett geworden ist und die Luft dann drin hatte. Ja. Das hattest du manchmal, genau. Und dann konnte er eine kurze Zeit dann schweben dort aus. Rein vom Ablauf hier gesehen, also 92 war ja Super Mario World. Wir haben ein bisschen schon über Super Mario All-Stars gesprochen. Das war quasi das Spiel, was dann als Überbrückung gekommen ist. Anfang 94, ich glaube 12. Januar oder irgendwie sowas. Kann ich mich auch noch dran erinnern, weil irgendwie da ich zu der Zeit Praktikum gemacht habe und dann immer nach Hause gegangen bin und habe dann Mario All-Stars gespielt. Praktikum im Virgin Megastore hier in Hamburg, den es nicht mehr gibt. Wollte ich Betriebspraktikum machen. Ist total schlimm. wollte ich Betriebspreis. Es gab auch einen Virgin Megastore in Frankfurt. Ich habe immer da, ich war wirklich so ein schlimmes Kaufhaus-Kiddy, ne? Mhm. Ich habe immer in der Videospielabteilung da abgehangen und irgendwann war ich schon so oft da, dass der Verkäufer dann, wenn er aufs Klo gegangen ist, gesagt hat, ey, mach mal gerade hier, ja. Kannst du dir mal sagen, was hier, hat mir tatsächlich einen Schlüssel gegeben für die Videospielschrank. Den Labeler, zack, zack. Du musst dir mal vorstellen, wie oft du im Kaufhaus in einer Abteilung abhängen musst als Kind, damit der Verkäufer dir den Schlüssel zu dem Schrank gibt und sagt, mach mal gerade. Okay, aber das ist wirklich, wie gesagt, ich war da sehr freaking unterwegs. Mal sehen, nimmt er, also jetzt geht er weiter. Sag nochmal kurz was. Test 1, 2, 3. Test. Ey, diese gottverdammte Technik. Hat so gut funktioniert bis hierhin. Hat uns gerade ungefähr 5 Minuten Podcast gefressen. Mit schönen Anekdoten über den Virgin Megastore und Yoshi's Island gelabert. Ja, genau, aber wie kamen wir denn zu Yoshi's Island? Da gab es ja noch andere. Nee, wir hatten die Virgin Megastore-Story, haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Genau, die hatten wir abgeschlossen. Und dann hattest du angefangen über Yoshi's Island zu. Okay, dann die Schnellfassung bis hierhin. 1995 erschien Yoshi's Island, in Japan offiziell bekannt als Super Mario World 2. War damals ein riesiger, großer Hype innerhalb der Zeitschriften. Die Videogames hat 97% vergeben. Das Spiel selber hat echt viel anders gemacht als Super Mario World das erste. Du hast nicht mehr Mario selbst gesteuert, sondern Yoshis. Es war so eine Art Prequel, wo die Mario-Babys auf der Yoshi-Insel verschollen waren. Und die Yoshis, es war nicht nur einer, sondern es waren ganz viele Yoshis, die dann Mario wie so eine Art Football quasi herumgetragen haben und am Ende des Levels so staffelmäßig übergeben haben an den nächsten Yoshi. Wir hatten uns gerade ein bisschen drüber ausgelassen, über die technische Qualität, über die Grafik in der Form, dass Yoshi einfach ganz toll animiert war. War doch so dran, oder? Ich hab's auch. Ja, es ist ein bisschen schwierig, dort wieder den Faden zu finden, weil wir haben uns gerade so schön drüber ausgelassen. Es war eine Sache eben, Yoshi wurde eingeführt als Charakter, als Spielelement in Super Mario World 2 und jetzt hat er seine eigene Bühne bekommen mit dem Spiel und war gameplaymäßig darauf auch natürlich angepasst. Also diese extra Anstrengung, die Yoshi macht in der Luft, wenn man einmal hochgesprungen ist, drückt den Knopf nochmal und er als ob er gerade dort irgendwas abseilt, ja. Um das mal eloquent auszudrücken, und dann nochmal in die Luft geschleudert wird. Oder was auch Yoshi machen konnte, was ich gerade vorher noch erwähnen wollte, dass er die Eier, die man, man hat die Gegner gefressen, daraus werden dann Eier, wenn man den Knopf nach unten drückt auf dem Steuerkreuz, und dann konntest du wie so eine Art Zielkreuz auswählen, wo die Eier dann hinfliegen und Sachen abschießen und wegballern. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel, also ich bin echt nicht so der mega Yoshi's Island Fan gewesen. Zum einen war es mir zu linear, es gab keine Oberweltkarte mehr, sondern nur diese, ja, du bist halt einfach ein Level nach dem anderen im Prinzip durchgegangen, und auch dieses mit dem Schießen der Eier, ich finde, das hat voll nicht in, also diese Mechanik, so gut die eigentlich gedacht war, ich finde, die hat nicht gepasst. Das war irgendwie plötzlich so mit Eiern Zielfernrohr schießen oder mit Fahnenkreuz schießen. Das hat in diese Mario-Welt nicht gepasst, und das hat auch diesen Flow so ein bisschen rausgenommen, finde ich, aus den Mario-Spielen. Und ich fand es auch nervig, wenn der getroffen wurde, musstest du wieder das Baby einsammeln. Das war zwar einer der nervigsten Soundeffekte ever. Ja, aber es war auch einfach ein nerviges Spielelement. Also ich fand das, man hat es wirklich gehasst, wenn es passiert ist. Weißt du, es war noch viel schlimmer, als wenn Mario klein wird oder so. ich weiß nicht. Es gab trotzdem natürlich coole Grafiken und tolle Effekte und auch richtig gut designtes Level-Design so, aber oder Gameplay-Levels, aber ich bin mit dem Spiel nie so hundertprozentig warm geworden. Und es war auch das erste Spiel, wo ich auch keinen Bock mehr hatte, diese roten Münzen zu sammeln, die man dann immer sammeln musste. Ja, weiß nicht. Yoshi's Island. Also ich kann nachvollziehen, wo du daherkommst inhaltlich von dem Spiel, weil, wie du schon recht hast, diese ganzen Geschichten mit Yoshi schmeißt Eier und dann da kann sich nochmal drüber quetschen, und speziell das du die Babys dann nochmal einsammeln musst, die dann in Blasen herumfliegen, wenn sie von dir dann weg sind und dann entführt werden können. Das waren alles Sachen, die waren, fühlten sich alle nicht so runter, wie Mario eigentlich sonst sein sollte. Bei solchen Mario-Spielen. Die dazu kommt noch, wenn ich das kurz noch sagen darf, dass ich auch finde, dass Yoshi auch nicht so ein sympathischer Charakter ist. Also ich meine, ich bin ja nicht so, der Beste. Nee, ich bin nicht so der Mega-Yoshi-Fan. Also, ich finde ihn irgendwie, der ist einfach viel zu lieb. Der ist einfach, ich weiß nicht, der ist mir zu kindlich. Ja, der ist so ein bisschen einfach gestrickt und total lieb und naiv, ein bisschen wie SpongeBob so. Das ist der absolute Strahlemann. Ja, aber SpongeBob baut immer irgendwie Mist und hat Straußen im Kopf. In einem. Aber der ist halt einfach langweilig. Ja, ist doch besser als so ein altglatter Charakter wie der Mario. Ja, Mario bin ich jetzt auch nicht. Ich mag Mario natürlich sehr gerne. Ja, sag mal, nochmal, um kurz auf Super Mario World zurückzukommen, hat Mario Yoshi gehauen, damit er die Gegner dann auffrisst, damit er seine Zunge raus hat? Oder zeigt er mit dem Finger dann eben und frisst den bitte auf? Ja. Ich habe das nie definieren können. Bei Mario World bin ich mir sicher, er haut ihm auf den Kopf. Da bin ich mir auch ganz sicher, er haut ihm auf den Kopf. Hab ich mir öfter mal genauer angeguckt. Und dann macht Yoshi die Zunge raus, das ist wie so ein Reflex, wie der Arzt, der dir aufs Knie haut, damit du siehst, ob das dann nach vorne schlägt, dass Mario Yoshi auf den Kopf haut, damit die Zunge dort rausgeht, wie so der geballten Faust. Ja, das ist natürlich sehr tierquälerisch gewesen, aber vielleicht zeigt er auch einfach nur mit dem Finger irgendwie. Was ist ein Yoshi eigentlich? Ist es ein Dinosaurier? Yoshi ist ein Dinosaurier, ja. Also ich glaube, es gibt auch Konzeptzeichnungen, wo er dann noch, es ist ja auch Dinosaur Island oder irgendwie sowas, wo das dann alles stattfindet. Und Yoshi schlüpft ja auch aus dem Ei, wie so eine alte Dinosaurier-Echse. Waren ja keine Warmblüter, die Dinos, aber es geht ja auch dann weit umher. Und die lustigen Schuhe, die er anhat, die haben mich immer an Lurchi-Schuhe erinnert. Ich weiß auch nicht, warum. Kennst du nicht Lurchi? Nee. Von Salamander hier? Von Salamander? Einfach braune. War das bei Deichmann oder wo war das? Braune Wanderschuhe hat er an. Ach so. Ja, es gab Schuhverkäufer, da hatten die eine Kinderschuhreihe sozusagen, da gab es Comics vom Salamander dann immer dazu, die man lesen konnte. Alle vier Bücher gab. Ja, wahrscheinlich gibt's das im Internet. Ich verlinke mal Lurchi einfach jetzt hier mit einfach dazu. So passt überall. Auch Yoshis Schuhe ab zu Lurchi. Ja. Aber um zu Yoshi's Island zurückzukommen, ich war durch den Hype ein bisschen geblendet am Anfang und natürlich, ey, wenn die schon sagen 97%, da muss das geilste Spiel ever sein. Und natürlich die Videogames danach total abgegangen und noch höhere Wertungen gemacht. Ich habe mich ein bisschen leicht enttäuscht gefühlt, als ich es zuerst gespielt habe, aber habe auch dann später mit den Jahren erkannt, was eigentlich für ein geiles Spiel da drunter liegt. Unabhängig von diesen Gameplay-Elementen, die sich nicht ganz so flüssig anfühlen, Yoshi's Island hat erstmal technisch. Ich finde, grafisch ist es immer noch eins der schönsten Spiele, die je gemacht wurden. Ja, dieser Kreidestil, dieser Look, der sieht immer noch super aus. Jetzt gebe ich dir mal Paroli, mein Freund. Gibst du mir mal Paroli? Ja. Der Kreideeffekt und so, super. Und dann klatschen sie da, nur weil sie es müssen oder können, den 3DFX-Chip rein und machen da so komische Rotationsdinger, die überhaupt nicht mehr reingepasst haben, rein. Bist du dir sicher aber, dass der 3DFX-Chip dann die Rotation dort gemacht hat? Ich glaube, der war einfach das nur war zu... Eins der wenigen Spielen, das nicht so rein 3D gewesen ist und diesen Zusatzchip hatte, aber der hat auch, glaube ich, nochmal 20 Megahertz oder sowas dazugepackt an Energiepower. Die haben extra für Yoshi's Island haben sie Gegner gebaut, die auf diesen Chip zurückgreifen, dann diesen Schwabbelpudding. Dieser Schwabbelpudding, aber ich glaube, die haben ja auch ganz gut gepasst. Also ich kann mich noch ganz speziell daran erinnern, weil ich das Spiel nochmal eingespielt habe, ein bisschen für den Super Mario Galaxy Test damals in Game One, wo der eine Gegner ist, wo du auf diesem Planeten herumläufst und dann die Sachen reinstampfen musst, damit er wegfliegt, wo das genau wie bei Super Mario Galaxy dann gewesen ist. Es ist so ein wirklich gut aussehendes und teilweise unglaublich einfallsreiches Spiel, was aber natürlich auch ein bisschen unter leichten Gameplay-Schwächen und dieser nicht vorhandenen so richtigen Flüssigkeit zu mäkeln hat. Letzten Endes ist es aber auch irgendwie so ein Spiel gewesen, was ein bisschen unter ferner Liefen war, weil an sich war ja Ende 95 rausgekommen. Hattest du, ich glaube, das Jahr vorher oder fast schon, oder war das kurz davor oder kurz danach Donkey Kong Country? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war irgendwie auch um den Dreh. Es war ja relativ. Es war kurz danach, ne? Donkey Kong Country war ein bisschen. Country war auch scheiße. Ja, das ist das Thema für einen anderen Cast dann. Sah geil aus, aber spielerisch war es. Ja, geil sah es aus. Ne? Das ist das, worauf sich die Leute dann auch gestürzt haben. Und ganz im Ernst, die richtige Revolution war da ein Jährchen weg mit dem N64 und Super Mario 64. Ja. Da konnte Yoshi's Island nicht mehr wirklich so greifen, sagen wir mal, so den Effekt haben, den Super Mario Bros. 3 und Super Mario World dann gehabt hat. Aber Super Mario 64... Geil, ey. So geil, dass wir jetzt eine kleine Pause machen und gleich wieder zurückkehren. Moin, moin und hallo zum 95. Podcast. Moin, das ist nicht der 95. Moin, moin und hallo. Ja, denk du dir mal eine bessere Begrüßung aus, Trant. Was wäre denn eine bessere? Nein, los, komm, du fängst jetzt an. Das war jetzt. Okay, warte. So, da sind wir wieder zurück aus unserer wohlverdienten Pause, wohlgestärkt und wohlgenährt mit Speis und Trank. Wir haben aufgehört bei Super Mario 64 waren wir gerade eingestiegen und Trant war schon ganz, ganz traurig, weil er wollte gerade in einen in einen Nostalgie-Aguss hier gerade ergehen. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, aber... Ja, dann denk dir mal was aus, wo wir jetzt So, naja, Trant. Habe ich bestimmt schon mal erzählt, dass damals die Hype-Maschinerie von Nintendo voll auf mich gewirkt hat. Bei mir auch. Genau, in der Vorbestellung. Ja. Das ist nochmal im PlayStation-Cast, glaube ich, nochmal ein bisschen ausgeführt. Ja, ich glaube schon, muss ich gar nicht näher ausführen. Aber naja, ich hatte es dann, Mario 64 lag dabei. Und es war auch wieder wie andere Mario-Spiele nicht unbedingt ein Spiel, was ich mir herbeigesehnt hatte. Weißt du, so wäre es nicht dabei gewesen, hätte ich es mir nicht gekauft. Aber es war halt der absolute Bringer. Ich erinnere mich dann auch damals noch an die, jetzt rein auf grafischer Ebene, an die Diskussion, was für ein Spiel jetzt das bessere Wasser hat. War es jetzt Mario 64 oder Tomb Raider? Stimmt, ja. Und bei Tomb Raider war unter Wasser irgendwie dieses Schimmern geiler gemacht. Mhm. So hast du irgendwie so eine schöne Lichtstimmung. Und bei Mario war es... Was war denn da besser? Keine Ahnung. Na gut, Mario hatte... Aber das... Naja, War es echt? Also bei Mario habe ich nie ans Wasser gedacht, sondern Wasser war für mich natürlich Wave Race. Und Wave Race war geil. Ja. Alleine was die Animation und Spielbarkeit angeht. Was soll ich sagen, irgendwie, ich konnte mir damals halt nicht vorstellen, wie man ein 3D-Spiel spielt und Mario 64 hat es dann halt einfach gezeigt. Da gab es den neuen Analogstick, damit konntest du sogar schleichen. Damit habe ich vorm Schloss auch ewig verbracht, Mario kriechen zu lassen oder schleichen zu lassen. Und auch das mit der Kamerasteuerung fand ich super. Mit PC-Knüpfen konnte ich mir auch vorher nicht vorstellen, hat aber super funktioniert. Ja. Und obwohl es so ein frühes 3D-Spiel war, wo es 3D-Spiele auf Konsolen noch nicht so häufig gab, war das schon fast perfekt spielbar. Es gab ja so viele Moves, die man da machen konnte mit Mario. Den Dreifachsprung oder diesen Hechtsprung voll oder diesen Rückwärtssalto oder Wandsprung, weißt du, alles ging nach einer Zeit super flüssig von der Hand und da bist du auch durchgehüpft wie ein junger Gott, wie damals bei Super Mario Bros. 1. Halt nur diesmal in 3D. Ja, die haben es einfach irgendwie geschafft, das Spielprinzip von Mario perfekt in die dritte Dimension zu hieven. Und aus dem Stand eben. Und keine Versuche vorne dran. Natürlich haben die intern wahrscheinlich ewig lange dran entwickelt und tausend Sachen ausprobiert. Aber das war, wie du ausgeführt hast, dann du auch, Etienne, eben das Beeindruckende dran. Wie perfekt das aus dem Stand funktioniert hat, wo du den Controller in die Hand genommen hast, dieses komische Gebilde erstmal mit den unterschiedlichen Hörnchen da dran und da war noch ein Analogstick, da warst du auch nicht wirklich dran gewöhnt. Ich meine, der PlayStation hat ja später erst dann die Analogsticks eingeführt. Ich habe auch Tomb Raider vorher gespielt in den Monaten, bevor das dann, oder? Nee, Tomb Raider kam ja danach. Es war so ähnliche Zeit. Tomb Raider kam ein bisschen danach, aber es fühlt sich an wie ein wesentlich älteres Spiel natürlich, wenn du das mit Mario 64 vergleichst. Stimmt, was die Steuerung angeht, was die Umsetzung des Spielprinzips in 3D angeht, es war einfach so ein, ich kann mich auch noch erinnern, wo ich im Kaufhaus davor stand und nicht geglaubt habe, dass das Ding so flüssig ist. Ja? Und denkst aber, das geht eigentlich nicht. Ein Spiel kann nicht so geil aussehen, wie das hier gerade aussieht. Und es ist an sich eigentlich relativ simpel, aber es sah trotzdem unglaublich gut aus. Und auch da wieder die Level, oder? Was gab's denn da alles für schöne Sachen? Ich denke jetzt an diese Rutschlevel, an das Pinguin-Level zum Beispiel, da konnte man ja rutschen. Da habe ich meine kleine Schwester mal zum Heulen gebracht, weil ich den Baby-Pinguin immer in die Schlucht geworfen habe. Genau, und anstatt es der Mutter zu geben. Zu seiner Mutter bringen sollte, ey. Oder hier, ach nee, doch nicht. Was gab's noch? Ja, ich fand aber so, wie cool die Level dort auch designt waren. Sie waren mir natürlich durch, ich weiß nicht, ob es am 3D lag oder sowas, sie fühlten sich nicht ganz so, jetzt mal neudeutsch, bin ich nicht ganz so tight an, wie bei den 2D-Spielen. Ja, weil du hattest natürlich oft weitläufige Sachen, wo du herumlaufen kannst. Du hattest, jeder Level war ja eigentlich ein Spielplatz, der mehrere Ziele hatte. Na, finde, was weiß ich, in dem Unterwasser-Level, tauch unten zu diesem Wrack ab und finde dort die Münzen. Ja, und da gab es die Muräne da, die noch scary, super scary, aber, ne? Da war man noch im Bauch von irgendeinem Vieh. War man das oder war das bei Sunshine? Ob's war Banjo-Kazooie. Nee, bei Super Mario war man auch in einem Vieh drinne. Nee. Vielleicht bei Zelda, Lord Yabu Yabu. Ja. Na, das ist wahrscheinlich war meinem Bauch drin. Nah dran gewesen. Ja, aber es war, auch wenn es nicht ganz so jetzt im Nachhinein nicht ganz so sich ganz so fest angefühlt hat wie eben die 2D-Geschichten, hat es mich trotzdem damals auch sehr geflasht, auch sofort eben den N64 gekauft. Zum Glück erst in den paar Wochen danach, nachdem der Preisrückgang schon da war, haben sich ja viele verarscht gefühlt damals. So in der ersten Woche 100 Mark mehr. Dafür wurde es bestraft, dafür, dass du ein halbes Jahr vorbestellt hast. Genau. Alle, die vorbestellt haben 100 Mark mehr bezahlt. Und es gab ja auch nicht mal irgendwie, es wurde ja nicht kompensiert von Nintendo. Ich weiß, Microsoft hat ja auch zur Einführung der Xbox dann auch das Ding überteuert angeboten, 469 €. Und dann gemerkt, kauft keiner. Ne, haben sie 299 draus gemacht und die Leute, die den Ausgangspreis bezahlt haben, haben dann Controller und Spiele umsonst bekommen. Nintendo gab gar nichts. Oh. Ne, da könnte ich mich schon ein bisschen verarscht fühlen. Ich habe zum Glück danach erst gekauft und dann gleich Mario 64 getauscht gegen Porsche Challenge und 30 Mark bei dem Gebrauchthändler hier in Hamburg. Nicht schlecht. Damit ich Mario 64 dann spielen kann. Oh, und Porsche Level Challenge auch geil war. In der Wüste, wo diese Steine sind, ja. Und so. Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr genau. Also wenn ich jetzt an Wüste denke, dann denke ich an dieses Pyramidenlevel, wo du zuerst mit der Flügelmütze rumfliegen musstest und 4 so Säulen um die Pyramide platt stampfen musstest, glaube ich. Und dann bist du in die Pyramide irgendwann reingekommen, dann ging die auf. Dann bist du auch innen drin rumgelaufen. Und da gab es auch ganz viele so Rinnen, wo Sand runtergeflossen ist und wo du dagegen ankämpfen musstest. Und dann gab es später noch das Lava-Level im Vulkan. Im Vulkan drin. Wo man erst außenrum surft auf einem Schildkrötenpanzer über die Lavasee und dann später geht man auch in den Vulkan rein. Und du musst Bowser schleudern. Genau. Und genau. Am Ende das Luftschloss, das Wolkenschloss. Der Wolkenlevel. Schiff war das ja, glaube ich. Genau, das Schiff, das war das Äquivalent zum scrollenden Level, dass das Schiff dann durchgescrollt ist durch den ganzen Level, ja, und sich da so umgedreht hat. Es gab ja dann quasi diese weitläufigen Level und dann gab es die, was jetzt auch so ein bisschen extremer noch bei Super Mario Galaxy ist, diese klassischen Jump'n'Run-Passagen in 3D mit bewegenden Balken. Das war immer das letzte Level. Ja, das waren immer die Bowser-Level vorne dran. Ja, die Bowser-Level waren genau, das. Ich würde auch gerne noch erwähnen, ich glaube Welt 14 oder sowas, den Clock Tower, die Uhr, die man von innen dann bestiegen kann. Oder so, ne? Die war auch der Hammer, fand ich. Also richtig gute und da hast du dich auch richtig gefreut, wenn du dann oben angekommen bist. Das war endlich. Aber auch eine von den schweren, also da alle Sterne zu holen. Die war schon recht heftig. Da war es auch... Nee, ich wollte nur kurz auf die Sterne dann eingehen. 120 natürlich diesmal, ist die 96 Level-Ausgänge mit dem dummen fucking Yoshi, der dann oben gewartet hat und dir, nachdem du das Spiel mit allem durchgespielt hast, was es gibt, 100 Extra-Leben gibt, die du nicht brauchen tust. Genau. Aber es war auch das erste Mario, wo man nicht mehr größer wurde, ne? Wo das Pilzeessen wegrationalisiert wurde. Tatsächlich, es gab den Terminator Mario. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Es gab den Flieg-Mario. Und es gab den, Unterwasser-Mario gab es ja nicht mehr. Da. Nee, aber bis dahin war ja das Markenzeichen von Mario, kleiner Mario ist Pilz mit großer Mario. Das war bei gab's nicht mehr. Super Mario Bros. 2 gab es das auch nicht. Das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Was gab es denn noch für Extras? Das war doch nicht alles, oder doch? Es gab die Flugkappe. Ne? Also das war ja, waren es die Hasen? Nee, nicht Hasenohren. Die Flügel waren doch an der Kappe da dran. Den Metall Mario direkt hier aus den Terminator 2-Effekten dann wieder so. Und es gab noch, der kam nur ganz selten zum Einsatz, hier durchsichtig Mario. Das war es, mit dem blauen, Ding, die blauen Fragezeichen oder was auch immer das gewesen ist. Gab gar nicht so viele Kostüme. Nee. Ja. Oh, sehr gutes Geisterhaus fällt mir da gerade ein. Das fand ich auch ganz geil da dran. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Was war das nochmal? Stimmt, an das Geisterhaus fällt es mir jetzt auch gerade ein bisschen. Ja. Obwohl doch, das war öfter mal auch aus verschiedenen Kamerawinkeln gefilmt, ne? Genau. Also jetzt nicht immer nur Third Person hinter dir, sondern auch je nach Raum. Ja, du hast immer das Gefühl bekommen, irgendjemand beobachtet dich dort. Ne? Was so natürlich auch mit so einer Bibliothek auch. Oh, ich muss es unbedingt nochmal spielen. Ich muss es auch nochmal spielen. Ich weiß einiges nicht mehr, fällt mir gerade auf. Ja. Ich glaube, im Umkehrschluss, da wir natürlich inhaltlich von Mario und 3D, es wurde ja um einiges weiterentwickelt dann danach, mal ein paar Schritte zurück, mal ein paar Schritte weiter, dass Mario 64, wenn man den Nostalgiefaktor von damals nicht mehr hat oder dieses Bahnbrechende, was du damals gefühlt hast, dass du das Ding erst zum ersten Mal gespielt hast, dass es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr ganz so rund wirkt im Leveldesign selber, aber man kann es immer noch ganz cool spielen eigentlich. Also es gibt es ja auch für die Virtual Console in einer leicht aufgewerteten Version, sprich die Framerate ist ein bisschen stabiler, glaube ich, und die Auflösung höher als die, die hier gewesen ist. DS gibt's auch. Und es gibt die DS-Version, die, wo ich immer dachte, kann man die vernünftig spielen ohne Analogstick, weil so ein ohne Analogstick kann ich mir Mario 64 gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und ja, diese Touchscreen-Gedöns. Ja, mit dem Stick halt. Ich hab's sogar und hab's auch ein bisschen gezockt und es geht eigentlich ganz gut, aber ja, es bockt halt irgendwie trotzdem nicht so diese Riesenlevel auf dem DS irgendwie, ich weiß nicht, ist nicht so. Auch eine merkwürdige also Wahl, das als erstes DS-Spiel zu machen. Ja, für mich gehört es aber noch mit zu den besten Marios, weil wenn ich nichts gegen die 2D-Marios, aber das 3D-Ding hat einfach viel mehr Handlungsfreiheiten eröffnet, weißt du? Also wie ich sagte, diese ganzen vielen Moves, die du da hast, so Dreifachsprung und Weitsprung und Hechtsprung und den ganzen Rückwärtssalto. Du kannst da irgendwann, wenn du halt drin bist, so ein richtig geiles Combo-Gameplay entwickeln, kann man fast sagen. Gerade auch die Bowser-Levels, die ja wirklich nur Hindernisparcours waren, weißt du, dann, da dann so schnell durchblitzen, da hast du dann so ein Yeah, ich bin der Super Mario. hast du dann so ein Gefühl bekommen. Und in der Hinsicht waren die 2D-Marios ja schon ein bisschen flacher einfach. Weil da gab es selten mehr als. Es war wirklich aber eine konsequente Weiterentwicklung in der Hinsicht, weil, wie ihr schon ja vorhin erwähnt hattet, du bist ja von den simplen Leveln des Mario 1, dass die wirklich hauptsächlich von links nach rechts gingen, zu den größeren, weitläufigeren Level von Mario Bros. 3 oder Super Mario World gegangen. Das ist jetzt nicht nur weitläufiger, wie du es kennst, sondern die sind eben in die Dimension auch gewachsen. Na, und da ging es eben mal ganz tief unter Wasser und ganz, ganz hoch in die Luft und in die Wüste hinein. Also wie so eine riesige Weltreise. Wo wir gerade bei den Levels sind, eins muss ich noch nennen. Kennt ihr dieses blöde unter Wasser stehende Schloss, wo man den Wasserstand verändern musste? Welt 12 war das, glaube ich, oder so. Da gab es Schalter und dann ist der Wasserspiegel immer gesunken oder gestiegen und da waren noch so Spiegel. Das war nicht das mit dem U-Boot. Dabei. War das mit dem U-Boot, der Level? Oder? Das kann sein. Da war ja auch einer, wo so ein großes U-Boot gewesen ist. Also das U-Boot war in so einem Dock, in einem Hafen drin. Und da konntest du auch unter Wasser und über Wasser dann irgendwie drauf gehen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Level das gewesen ist. Stimmt, ich weiß es gar nicht mehr. Bei Zelda gab es auch ein Level, wo du Wasser hoch. Ja, und das war schlimm. Ja, das war dieser Turm. Ich finde, er wird zu Unrecht ein bisschen dann immer, der Wassertempel. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Level, wo man sich durchquälen muss bei Zelda, der Wassertempel. Ja, das habe ich auch in schlechter Erinnerung. Diese scheiß Stiefel, die man dann über das Menü anziehen musste, da diese... Ja, okay, das war kein guter Punkt, dass du dann die Metallstiefel über das Menü anziehen musst. Aber ich hasse in jedem Spiel hasse ich Wasserlevel. Ja. Schon immer gehasst. Ich mag die auch heute. Ich überlege gerade, also ich glaube in letzter Zeit, so vor 5 Jahren, sage ich mal, oder vielleicht auch vor 10 Jahren, da haben die Leute immer noch Wasserlevel gebaut und sie waren alle scheiße und da konnte man das noch zurecht sagen, dass Wasserlevel immer kacke sind. Ich glaube mittlerweile, ich überlege gerade, was habe ich denn zuletzt gespielt, wo es im Wasser war? Mittlerweile geht's eigentlich. Da kann man dann gut steuern, ist schnell unterwegs und so. Monster Hunter. Genau. Habe ich auch gedacht, ihr Idioten, warum baut ihr da Wasserkämpfe ein? Aber es ist ja, okay, bei Monster Hunter ist es aber halt auch völlig unrealistisch gemacht, weil du halt 10 Stunden unter Wasser bleiben kannst und ein Schwert schwingst und so. Also das kann man ja fast nicht unter Wasser leveln. Ja, du hast natürlich normalerweise nicht wirklich den. Lass mal Trant mal kurz telefonieren. Ja, Mann. Ich kann derweil ein bisschen ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ja. Hat er keine Requisiten gekauft? Nee, er braucht die Sessel, auf denen wir gerade sitzen. Ach, aber da brauchen wir ja nicht mehr so lange. Wo ist mein Zettel überhaupt? Genau, weil wir sind jetzt ja schon in der dritten Dimension angekommen. Genau, wir sind in der dritten Dimension angekommen und an sich, wir hatten ja jetzt so ein dicht gefülltes, das waren ja effektiv 10 Jahre jetzt, die von Super Mario 64 bis Super Mario Bros. Damals vorbeigegangen sind. Fast jedes Jahr ein neues Mario spielt. Jetzt hast du auf einmal eine Phase, wo zwar viele Sachen angekündigt waren. Ich kann mich noch erinnern an diese Gerüchte Super Mario 64 2, was kommen soll, oder diese ominöse 108 Mario Demo, die für den GameCube damals angedacht war. Super Mario ist, ne, Super Mario ist nicht als Launch-Titel für den GameCube gekommen. Ist ja, hat gedauert, bis es dann fertig geworden ist. Wir haben Luigi's Mansion bekommen, was ein gutes Spiel ist, aber kein adäquater Mario-Ersatz. 2002. Aber ich muss nur ganz kurz noch sagen, weil Mario 64 hat auch echt eine Sache eingeführt, die ich bis heute zum Kotzen finde. Und zwar das Genre des 3D-Jump'n'Runs. Es ist wirklich eine Sache. Eine kleine. Ich ja. Das auch. Es kommt damit was Kleinem wie nee. Energieleiste oder. Ohne Scheiß, wie viele 3D-Jump'n'Runs kamen von Spyro und Crash Bandicoot und wie sie alle heißen. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Ratchet und Clank und. Ich, glaub, ja, ich kann. Und Donkey Kong. Ich muss dir beipflichten, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Dinger sich. Die sind ja erfolgreich gewesen, weißt du? Auch diese ganzen PlayStation-Sachen ja, und so. Aber es ist wie ja, God of War. Das hatte ich auch gespielt, ja, ich fand muss, ich auch gut. Ja, ich und Crash Bandicoot 1 war auch geil. Aber eigentlich es schon. Waren so viele, wo ich mich auch dann gefragt habe, Moment mal, ist das wirklich erfolgreich? Kauft das jemand? Weil irgendwann hat man auch die Schnauze voll. Bei Sly Raccoon bin ich spätestens ausgestiegen. Und klar werden jetzt auch viele sagen, ey, super Spiel gewesen, aber... Nee. Also klar, ich finde das zwar nachvollziehbar, was ihr sagt, aber ich vermisse momentan 3D-Jump'n'Runs, weil keine geilen mehr kommen. Ich habe sowas wie Jack and Dexter 1 habe ich verschlungen, ohne Ende damals auf der PlayStation 1, weil die einfach richtig gut gewesen sind. Und natürlich hast du das Pech, wenn das erste Spiel eines Genres und 3D-Jump'n'Runs sind eben eigenes Genres auch gleich eigentlich mit das beste Spiel ist. Und der Rest eigentlich wirklich nur dann, ja, ein bisschen mitläufermäßig dann wirkt. Ich bin halt auch überhaupt nicht, ich bin überhaupt kein Fan von Jump'n'Runs. Eigentlich hasse ich Jump'n'Runs. Mario ist halt die einzige Jump'n'Run-Reihe, auf die ich mich so eingelassen habe. Gut, zu 16-Bit-Zeiten noch so Mickey Mouse und so. Aber ansonsten bin ich überhaupt kein Freund, weil ich viel zu ungeduldig bin und es viel zu sehr hasse, wenn ich dreimal an der gleichen Stelle verrecke. Und deshalb sind diese ganzen. Ich muss auch sagen, es ist nichts, was ich freiwillig spiele. Ja. Aber ich, die meisten Spiele, die ich aus dem Genre gespielt habe, die waren dann halt auch gut. Aber ja. Keine Ahnung, also da muss ich zu getrieben werden oder so. Ich bin großer Jump'n'Run-Fan und auch speziell auch in die 3D-Ära mit reingegangen. Dort natürlich nicht mehr so extensiv oder wie in der 16- und 8-Bit-Ära, weil dort gab es richtig geile Sachen. Da habe ich auch Mega Drive alles runtergespielt. Da gab es vor allem erst recht nichts anderes. Ja. Wenn man sich mal so die ganze Super Nintendo-Bibliothek anguckt oder so, es war alles Side-Scrollerei. Ja, selbst sowas im erweiterten Maße wie so ein Mega Man, was nie vernünftig in 3D umgesetzt wurde, bevor sich jetzt die Leute alle beschwingen wegen Mega Man Legends, Mr. das war nicht Nuts, gut. Block war super schwer. Conker. Ja, was gab's noch so? Ach, keine Ahnung. Banjo-Kazooie und dann alles, was. Also ich kann den Gedankengang verstehen. Ich vermisse ein bisschen jetzt aktuell, in der aktuellen Generation gibt's einfach keine geilen 3D-Jump'n'Runs mehr. Mit Ausnahme der Mario-Geschichten, die dann eben kommen. Noch extremer jetzt dargestellt als zur Ende der 90er-Zeit. Aber auch eine, ja? Ach kacke, sorry, ich muss nur mal dazwischen funken, weil wir jetzt gerade das von so vielen Jump'n'Runs hatten, die haben meistens auch immer so einen ähnlichen Aufbau gehabt, weißt du, dieses so Käfigwelten, die verbunden sind mit Schläuchen oder so oder wie auch immer, aber die haben alle sehr ähnlich ausgesehen, weißt du, was jetzt diese Plattform angeht, wo die Designer den Spielern was zum Springen gegeben haben und selbst da hat schon Mario 64 irgendwie so einen recht skurrilen Weg eingeschlagen, weißt du, wie die Levels eben aussahen, dass die halt nicht irgendwie versucht haben, reale Welten nachzubilden, sondern das zweite Level, weißt du, wo diese Pyramide... Ja, die einfach in der Luft schwebt und alles. Ja, genau, das schwebte einfach in die Luft. Das war einfach so ein abstraktes Gebilde mit lustigen Plattformen, was dann nochmal meine Aufmerksamkeit erregt hat, wo ich gedacht habe, ach cool, das sieht interessant aus, da möchte ich gerne jetzt langlaufen, mal sehen, was mich um die nächste Ecke erwartet. Aber interessanter Einwurf, warum gibt es eigentlich so wenig 3D-Jump'n'Runs mit ernsthafter oder erwachsener Grafik. Gut, Tomb Raider könnte man so ein bisschen dazu nehmen. Aber oder jetzt Uncharted geht so ein bisschen in die Richtung, aber im Prinzip gibt es immer irgendwelche knuddeligen Drachen und Papageien und Elefanten und was weiß ich, aber es gibt nie irgendwie, also es gab nie so ein wirklich ernstes 3D-Jump'n'Run mit, weiß ich nicht, oder? Ich glaube, das sind Altlasten eben von der Videospielindustrie. Ne? Damals wurden die Spiele eben wirklich hauptsächlich für Kinder gemacht, mit diesem Appeal-Design und dadurch ist untrennbar verknüpft. Du hast knuddelige Helden, du hast ein Jump'n'Run-Spielprinzip, was du machst. Und da eben sowas wie du gerade von Uncharted gesagt hast, es sind auch, also es gibt kaum was Vergleichbares wie Uncharted eben, dass da Jump'n'Run-Elemente in einem Actionspiel sind. Speziell ansonsten sind das eben Tomb Raider-Klone gewesen, die dann nochmal Ballerei mit reinmachen und wenn dieses erwachsene Element dazukommt, ist es ja auch dann noch ein bisschen Zelda mit Gepuzzle, was man so in der Form kennt. Aber so ein klassisches Jump'n'Run mit in Anführungsstrichen erwachsenen Elementen gibt es nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob auch diese beiden Gaming-Sparten wirklich einhergehen, ob das wirklich funktionieren würde. Aber sehen würde ich es auch gerne mal. Also je nachdem, wie man es aufzieht, aber entweder irgendwie krass Zukunft oder, ja, oder irgendwas Gruseliges vielleicht sogar, ja, was oder was Realistisches, ein pures Jump'n'Run, aber wirklich mit einem anderen Setting wäre mal ganz cool. Ico-Style. Ico, ja, hoffentlich kündigen ihm bald einmal das PS3-Remake an. Angeblich, so jetzt, auf Kotaku hätte ich was gelesen, dass es ja, jetzt bei Walmart haben sie gerade das Listing hier, also ja, dass du es vorbestellen kannst für 1. April 2010, was auch das der Start des nächsten Geschäfts 2011, der Start des nächsten Geschäftsjahres ist, zusammen mit Shadow of the Colossus in der PS3-Collection. Wäre geil, fände ich nochmal, da würde ich die nochmal durchspielen. Zurück zu Mario, diese ganzen Gedankengänge von wegen Jump'n'Runs, dass ihr auch nicht so richtig davon gefangen wart, das lässt sich eigentlich auch ganz gut darauf umsetzen, auf dann das nächste Mario-Spiel, was dann gekommen ist, 2002, Super Mario Sunshine. Da hat die ganze Welt und eigentlich jeder zockmäßig gewartet, ey, wann ist das neue Mario-Spiel da? Auf dem GameCube mit neuer Grafik. 6 Jahre lang kein richtiges Mario-Spiel mehr gehabt, bis auf irgendwelche GBA-Spin-Offs oder Remakes. Dann ist es gekommen und die ganze Welt hat gesagt, naja. Ja, so kann also nicht die ganze Welt, ich glaube, da gibt es schon ein paar Fans, aber ich gehöre auch zu dem Großteil, der sagt, das ist in die Hose. Also ja, ich auch nicht gut. Es ist so, Mario hat einfach mit jedem Spiel so eine Erwartungshaltung aufgebaut, weil jedes Spiel war geil auf seine eigene Art. Ja, aber ja, die meisten Mario-Spiele auch entweder erfüllen oder sogar übertreffen konnten und da ist es halt mal genau, nach hinten losgegangen. Ist es jetzt so, dass Mario 64 die Latte so hoch gesetzt hat? Sag mal was kurz, Eder. Ja. Achso, es nimmt noch auf. Gut, ja, haben mir schon Sorgen gemacht. Dass Mario 64 die Latte so hoch gesetzt hat, dass Mario Sunshine im Endeffekt gedacht hat, okay, wir machen ein Gimmick rein. Das ist der, wie heißt der Fleck weg? Nee, ja, der... Doch, glaub schon. Fleck weg 0815. Aber Latte hochsetzen ist auch ein guter Punkt. Komme ich ja noch drauf. Ja, also Mario 64 hatte eben das schon sehr, sehr hoch angesetzt, was Spielqualität, was Spielprinzip angeht. Und Mario Sunshine hat versucht, ja, das Spielprinzip war eigentlich fast 1:1 Mario 64. Nur wir packen Gimmick oben drauf und das ist das wasserbetriebene Jetpack. Plus... wie wir es, glaube ich, vorhin bei Super Mario World erwähnt haben, Super Mario World hat ja ins Gameplay quasi sehr organisch die, sagen wir, Fähigkeiten des Super Nintendos eingebunden. Mit 3D-Zooming, mit rotierenden Leveln und so weiter und so fort. Das hat sich ja alles gut angefühlt. Mario Sunshine hat probiert, okay, der GameCube kann echt viele Wasserpartikel gut darstellen und das machen wir als Hauptteil des Spieles. Und da bist du eben als Mario unterwegs in... Ja, auf einer Südseeinsel, der dort in den Knast gesteckt wird, weil er dann irgendwie was schmutzig gemacht hat und muss dort... Ach so war das, genau. Ja, es fängt ja damit an, dass Mario in den Knast gesteckt wird. Okay, das ist schon der erste Punkt, irgendwie die Stadt von den Bananennasen, wie auch immer die heißt, Delfinia oder in, so. Isla Delfino heißt sie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Bananennasen heißen. Da hat es schon bei mir angefangen, weil die Stadt an sich voll unsympathisch war. Die Stadt war unsympathisch, die Viecher waren scheiße. Ja, die Viecher haben mich erinnert, kennst du die von Popeye, die mit diesen dicken Nasen, die auf den Inseln da drauf sind? Ja, ich finde vor allem bei Mario Sunshine, das war auch so... Diese Stadt war so konfus und durcheinander. Ja, das ist und total Mario-untypisch, genau. Ja, es hat überhaupt keinen, ich wusste überhaupt nicht, wohin und was soll ich jetzt eigentlich machen und die Level waren teilweise so, schon die ersten Level waren teilweise so abartig schwer und penibel, was das, genau. Also es gab nicht diesen typischen Mario-Flow, dass du spielerisch reinkommst und zack und es wird zwar immer schwerer, aber du wächst auch mit den Aufgaben, sondern es war direkt irgendwie, boah, Überforderung und nochmal da hoch und runtergefallen. Und sehe ich ganz genauso, weil du gesagt hast, Messlatte hochlegen, deswegen haben sie wahrscheinlich die Level in die Höhe gebaut, weißt du? Die ganzen Levels waren irgendwie vertikal. Du bist immer nur geklettert, gekraxelt. Ich kenne nicht mehr viele Sachen, ich habe es verdrängt, aber da war zum Beispiel am Hafen so ein komisches Gitterkonstrukt. Das Gerüst, wo du oben entlang hangeln total musst. Total zum Kotzen, wie oft ich da runtergefallen bin, da habe ich gedacht, ey, sorry, das ist ein Nintendo-Spiel. Ihr achtet doch immer auf Spielerfreundlichkeit, weißt du? Aber wenn ich dann von ganz oben runter ins Wasser falle und da nerven mich noch irgendwelche Flecken, Ölteppiche, die da rumschwimmen, weißt du, wo ich dann nicht mehr gescheit irgendwie an Land komme? Ich weiß gar nicht mehr, wie das da war. Ich musste da drüber schweben mit meinem Fleck weg. Aber da musste ich ja auch wieder ganz hochklettern, weißt du? Und das ist nichts, was mir Spaß macht. Also das kommt noch ganz weit vor Wasserlevel allgemein. Ja. Diese Art von Level-Design. Mario Sunshine hat einfach wirklich in der ganzen Serie die allerfrustigsten Stellen, ja, die man in einem Mario-Spiel eben gesehen hat. Auch, was war es, dieses Riesenrad in diesem Vergnügungspark, wo du dich dann x-fach herumhangeln musst. Ja, genau. Und es reicht ein kleiner, na, Windstoß ist es nicht wirklich dort, aber du allein durch die Perspektive eben gelegt, weil das hatte die Kamera war so scheiße dort. Ne? Du hattest zwar endlich einen Stick, mit dem du die drumherum bewegen kannst, aber ich weiß nicht, was da verschütt gegangen ist verglichen mit Mario 64, weil Mario 64 habe ich keine Probleme mit der Kamera gehabt oder kaum welche. Mhm. Mario Sunshine habe ich gekämpft mit der Kamera jedes Mal. Ja, ja, ja. Jedes Mal, um einen fucking vernünftigen Bildschirmausschnitt zu bekommen. Ist auch das einzige 3D-Mario, das ich nicht durchgezockt habe. Ich auch nicht. Ich hab dem echt eine Chance gegeben, aber da waren so, es war einfach zu viel. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie die Qualitätsansprüche erfüllt oder dass da mal ein Ausrutschelevel dabei war, sondern nee, meiner Meinung nach ist da alles, also ich hab's, das ganze Konzept hat nicht funktioniert. Ja, ich hab's durchgespielt mit so, ich glaube, aber das erste Mario, was ich nicht dann komplett oder den Elan hatte, es komplett durchzuspielen mit allen Sternen und was auch immer man sammeln kann, bis zum Endgegner und auch dann die ganzen Gegner sehr unspektakulär verbaut. Also gab es da noch diese abstrakten Level mit den freischwebenden Klötzen, wo man die roten Münzen am Ende noch sammeln musste? Das sind aber die besten Level. Eigentlich schon, aber ich glaube, war das nicht auch so, dass es einmal rote Münzen gab und später dann nochmal schwerer platzierte? Weiß nicht mehr. Keine Ahnung, es gab auf jeden Fall eine Stufe in diesen abstrakten Levels, wo ich dann auch aufgegeben habe, weil ich an einer Münze, glaube ich, zigmal einen Mannsprung probiert habe und dann aus was für Gründen auch immer Steuerung, Kamera oder so. Ich habe es nicht geschafft. An sich, und dann, lass mich Ruhe. An sich, du hattest, Etienne, du hast ja schon gesagt, Mario Sunshine war unnötig schwer in gewissen Belangen. Ich fand diese Bonus-Level, ich glaube, es waren 8 Level, die dann, bewusst auf dieses Jetpack verzichtet wurde, auf das Wasser-Jetpack, waren noch einen Tacken schwerer, aber dort hat sich für mich persönlich wieder mehr dieses Mario 64-Gefühl eingestellt, weil dort, ich drehe die Kamera zur Seite oder ich drehe die Kamera ein bisschen schräg oben und dann sind das reine Jump'n'Run Passagen, wo ich auch richtig ein bisschen dann die an sich wirklich gute Steuerung, weil gesteuert hat es ja eigentlich immer noch fein, wenn man das Jetpack wegnimmt, weil das hat geeiert die ganze Zeit und du hast nicht vernünftig immer den Weg gefunden damit. Zumal wenn du im 3D-Raum irgendwie frei schwebst, dann weißt du ja auch nicht, wo bin ich denn jetzt gerade hier? Weißt du, du hast ja keine direkten Anhaltspunkte, um dich zu lokalisieren. Genau, genau. Du siehst den Schatten nicht, du drehst die Kamera dahin. Jetzt lande ich auf der Plattform. Pluff. Fällt runter. Die haben mir noch extra hier viel besonders Spaß gemacht und ich glaube, ich war auch nicht der Einzige. Viele Leute finden diese, obwohl sie schwerer sind, diese einzelnen Level, die ohne den Flag weg 0815 da funktionieren, sind auch der Höhepunkt des Spiels. Das war, glaube ich, dann auch einer der Gründe, warum, und wir müssen uns, glaube ich, auch nicht mal weiter über Mario Sunshine dann unterhalten, warum dann beim nächsten großen Mario-Spiel, was auch erst wieder 5 Jahre später gekommen ist, 2007 mit Super Mario Galaxy, das eigentlich die Grundlage war und von dort aus daran aufgebaut wurde. Ja, vor allen Dingen bei Mario Sunshine haben sie auch quasi wieder mal die ganzen Elemente, die man so mag bei Marios, Koopa Troopas und Bowser und so. Das war alles nicht mehr da. Alles wieder nicht mehr da und dann hat man auch immer irgendwie das Gefühl, ja, es ist zwar jetzt Mario, aber irgendwie auch nicht. Und bei Super Mario Galaxy, ja, das war wieder mal ein Meilenstein. Nicht nur für Mario, sondern auch für die gesamte Konsole. Das hat irgendwie auch die Wii an sich für das gerechtfertigt. Ganze, also es war wirklich eine Revolution, auch für das ganze Genre. Da hat man dann so gedacht, ach cool, gute Jump'n'Runs gibt es ja auch heute noch. Obwohl man eigentlich gedacht hat, man hat schon alles gesehen, kam dann das Spiel um die Ecke. Und es war irgendwie wieder ein komplett neues Spielgefühl, so mit diesem Planeten, die frei im Raum schweben und die eine eigene Anziehungskraft haben, was wie sich das wieder angefühlt hat, schon allein, dass man das gut spielen konnte, war irgendwie ganz geil. Ey, und wie viel Ideen in diesen Spielen das ist so gut. Schmecken. Man kann ja auch ruhig, also Super Mario Galaxy 1 und 2 kann man auch durchaus zusammen besprechen, weil die ja jetzt so unterschiedlich nicht sind. Mhm. Und ich muss echt sagen, ich habe auch, da ich Super Mario Sunshine relativ schnell zu den Akten gelegt habe, war mein letztes Mario, dass ich wirklich intensiv gespielt habe, im Prinzip Mario 64. Also habe ich Super Mario Galaxy dann wirklich 10 Jahre oder was, wie viel oder noch mehr? Ja, es sind 11 Jahre. 11 Jahre Abstand. 11 Jahre kein Mario gespielt und dann in der Zeit hat man sich natürlich auch verändert und tausend andere Sachen gezockt. Und dann, als ich das erste Mal Mario gespielt habe, was noch nicht so lange her ist, weil ich nicht direkt am Anfang eine Wii hatte. Und als ich das erste Mal dann wieder Mario gespielt habe, war ich echt auch skeptisch, ob das noch für mich was ist. Bin ich vielleicht rausgewachsen? Der letzte Mario-Teil hat mich ja auch schon nicht mehr so gebockt. Und ich war sofort abgeholt. Ich war sofort in dieser Welt und es hat etwas in mir ausgelöst, was ich oberlange nicht in einem Spiel hatte, nämlich diese reine Spielfreude, dieses einfach Spaß, es ist butterweich. Man nimmt einfach an, sowas ist verloren gegangen und wahrscheinlich sind wir rausgewachsen oder so, aber dann kommt so ein Spiel und zeigt, nee, ist ja gar nicht so, das liegt doch an den Spielen, nicht an uns. Genau das ist es, was eben Mario Galaxy ausgemacht hat. Ich habe damals also für Game One dann den Test hier gemacht. Das war zu der Trankutte immer so besorgt darauf, dass ich denke, dass die Aufnahme wieder abbricht. Das war damals eben so, ich habe von Nintendo das Spiel erst sehr spät bekommen, musste mir natürlich noch irgendwie eine Dreh-Idee überlegen, was wollen wir denn zum Spiel machen, und ich war schon so bereit, okay, Mario, wir überlegen uns irgendwas, wenn das nicht so toll ist und da funktioniert irgendwas nicht, da finden wir was Lustiges, wo wir draufhauen können. Ich habe das Spiel dann einen Tag, bevor ich den Dreh mir festlegen musste, was ich machen wollte, habe ich es bekommen von Nintendo, zu Hause reingepackt und da war es da, dieses Grinsen, ja, dieses einfach, du spielst es und schon von Minute 1 an hast du wieder dieses Gefühl wie wieder ein bisschen damals, diese Spielfreude, die dann kommt. Ne? Mhm. Du experimentierst ein bisschen herum, hast coole Ideen, Sachen fühlen sich gut an und irgendwie diese, was ich echt auch wirklich als Vielzocker dann einfach lange Zeit nicht mehr gespürt habe. Ne? Diese wahre Spielfreude, die einfach dort mit dazu kommt. Ja, weil auch einfach in jeder Welt, und das ist das, was früher die 2D-Scroller auch hatten oder Super Mario World oder so, jede Welt ist ein Erlebnis für sich. Du hast nicht das Gefühl, irgendeinen repetitiven Scheiß zu machen, der jetzt das Gleiche ist, nur in einer anderen Optik oder so, sondern du wirst ständig von neue Aufgaben, du musst ständig das, was du bisher gelernt hast, erweitern, neu interpretieren, du musst ständig überlegen, es ist immer eine Kombination aus Sachen, die du schon mal hattest, aber auch Sachen, die so noch nicht da waren, wo du aber im Prinzip mit logischem Verständnis draufkommst. Es gibt immer wieder neue Sachen, man freut sich jedes Mal auf eine neue Kreatur, auf ein neues Ding, was irgendwie sich öffnet, was du als Trampolin benutzen kannst, aber was du schlucken kannst oder werfen kannst oder nicht verwandeln kannst. Es sind so viele Details, was die da ein Feuerwerk abfeuern an Gameplay-Ideen. Das ist wirklich ein Schlag in die Fresse für jeden Entwickler. Ich glaube aber auch, dass denen das erst durch das eigentliche Konzept ermöglicht wurde, weißt du? Weil du vorhin sagtest, Mario 64 ist eine große Welt, wo es auch manchmal ein bisschen Leerlauf gibt, um von A nach B zu kommen, einfach nur plane Fläche. Und das kam wohl dadurch, weil sie das alles noch wie eine Landschaft gebastelt haben. Bei Mario Galaxy hatten sie einfach gedacht, ach, wozu denn überhaupt eine Landschaft? Lass uns doch einfach, wir schmeißen einfach das, was wir wollen, mitten in den leeren Raum rein, machen ein bisschen Universum drumherum und so haben wir die Essenz von unserem Spielspaß im Weltraum. Stimmt, verpackt, diese konzentrierten Gameplay-Elemente, Essenz, ja. Und klar, man hätte jetzt sagen können, lass uns nur Planeten machen, aber nee, dann haben sie eben auch mal ein paar andere Konstrukte gebastelt, weißt du? Ich denke da jetzt nur an dieses eine, war es ein Kuchenlevel im ersten Mario Galaxy, wo die Segel dann läuft so ein Laufband entgegen deiner Laufrichtung und da sind Löcher drin und du musst halt diesen Löchern ausweichen, während du auch noch laufen musst, damit du dann weiterkommst. Ja. Lauter so Sachen. Also oder im zweiten Teil, die haben so viele Ideen, die Geisterlevel, wo ein Teil einfach, wo es Typen gibt, diese Viecher gibt, die einfach den Boden wegfressen. Genau. Oder auch ähnlich wie dieses Laufband im Prinzip, wo die Welt sich quasi bewegt und dann quasi in so schwarzen Löchern verschwindet und dadurch wird dir erst der Weg klar gemacht oder du hast diese Eier, die dir dann für eine Zeit lang beleuchten, wo der Weg ist und so und dann wird die Leuchtkraft schwächer und dann musst du schnell wieder eine Birne essen und lauter so Sachen, biegst du jetzt ab und guckst, ob da oben ein Goodie ist oder lieber sicher durchs Level und es sind so viele Ideen, wie diese Wolken funktionieren und also es ist alles in sich so griffig und es macht alles so Sinn und es spielt sich so butterweich, ja. Wenn ich das vergleiche mit diesen unzähligen God of War-Klonen, ich bin da ja wirklich auf Kriegsfuß mittlerweile, vielleicht weil ich gerade auch das neue Castlevania angezockt habe, will ich da zu viel sagen, aber wo sich ein Spiel wie das andere spielt und nicht überhaupt alles austauschbar. Ja, das meine ich mit diesen Regeln, weißt du? Das Grundkonzept ist einfach immer, es muss einen Held geben, es muss Bösewichter geben, Gegner, dann nimmt man sich noch ein Setting, was entweder antike Zukunft, Gegenwart, also es ist dann irgendwann begrenzt. Irgendwann hat man mal alles gesehen. Und bei Mario haben sie es dann eben gesprengt, indem sie gesagt haben, lass uns mal einfach irgendwas machen, weißt du? Ja, genau. Und deswegen kannst du dann auch bodenfressende Gebisse reinbauen oder Yoshi oder eine Kuchenwelt. Dann schmeißt man einfach seine ganzen Ideen im Kopf einfach dahin und es funktioniert. Ja, aber es ist auch so, es sind so schöne, simple Sachen, wie du einfach an Blumen entlang schwebst oder die Bienenwelt, oder die Wolken. Du kreierst eine Wolke. Und dann kommt von rechts Wind und der pustet die Wolke irgendwo hin. Ja. Das ist so simpel eigentlich. Oder und alles Sachen, macht Spaß. Ja, und du stampfst auf der einen Seite was runter und es kommt natürlich auf der anderen Seite raus. Ja, genau. Und du gehst auf die andere Seite und dadurch ergeben sich ganz neue Spielmöglichkeiten. Das sind ja eigentlich relativ simple Sachen, wo ich sage, deshalb sage ich so ein Entwickler müsste sich eigentlich fragen, ey, fuck, warum sind wir noch nie auf so eine Idee gekommen? Und davon haben die 100 in dem Spiel, ja. Also was ich bei dem Bienenlevel auch geil fand, war, wo Mario einfach, wenn er nur eine Traube berührt, Dann bobbt der so lustig weg, so bumm. Bumm. Der musste ich sofort kichern, ey. Weißt du, es war überhaupt nichts Spielrelevantes, aber es war einfach, sah einfach super aus. Ja, so. Ja, aber was ich da noch hinzufügen würde, wäre einfach, dass nicht nur die ganze Gameplay-Komponente stimmt und funktioniert. Für mich macht auch einen sehr, sehr großen Teil von Mario Galaxy den Reiz, den das Spiel ausmacht, wie homogen es präsentiert wird. Weil es ist eins der bestaussehendsten Wii-Spiele, einfach allein durch die. Wie bunt, wie flüssig, wie gut es wirkt. Und vor allem ist es auch an sich ein Zitatfeuerwerk an alte, vergangene Mario-Spiele. Also du findest Elemente aus alten Spielen hier wieder, die Musik, die erstmals wirklich orchestriert ist. Super Musik in dem Spiel. Also wir standen fast Tränen in den Augen, dass ich diese klassische Mario-Musik auch wirklich in diesem Aufwand, es hat gepasst, es war geil. Wobei einfach, ich jetzt keinen Super Mario Galaxy-Song nachpfeifen könnte, aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich spiele, muss ich denken, boah, wie gut die Musik gerade passt und du bist ja teilweise auch lange in den Levels oder oft und es nervt eigentlich nicht. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Das muss ich Zeichen. Noch anfügen wegen Musik. Die ist zwar nie schlecht jetzt bei den Galaxy-Teilen, aber weil du sagtest eben Orchester, da ist auch viel so, ich will gar nicht sagen, die ist vom Fließband, weil das ist sie nicht. Ich habe schon so eine Melodie im Kopf gerade, aber es ist trotzdem mehr oder weniger normale Orchestermusik, weißt du, und nicht so dieses Banjo-Gedudel, wie wir es jetzt von mal. Es ist aber natürlich, das ist drin vorhanden, nur eben vorhanden, mit richtig es gibt, eingespielt es gibt anstatt viel, MIDI. Viel dieses epische Fliege-Orchester-Gedöns, weißt ja, du? Ja, das stimmt schon, aber es passt, so, es ja, passt halt einfach gut. Also dieses nicht mehr diese klaren Melodien, die man sonst hat, diese eingängigen. Ich habe gleich wieder dieses Visuelle im Kopf, wo Mario dann losgeschossen wird von einem der Planeten und er einfach so fliegt. Durch die Galaxis, was einfach so ein super Bild ist für sich gesehen. Es wirkt immer geil. Puh, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg. Und was ich halt auch bei Super Mario Galaxy geil finde, ist, wie die Wii-Steuerung mit implementiert wurde. Es ist nicht so auf Krampf, oh, du musst jetzt hier was Dummes mit der Wii machen, sondern du springst in die Dinger rein und dann machst du so schön aus dem Handgelenk so ein Ding und dann zischt er halt ab. So, das passt halt auch, diese Bewegung, dieses Psch. Ja, du, als halt ob du auch der Drehsprung, mit dem du nochmal deinen Sprung verlängerst. Das, ja, genau. Da, geht locker von der Hand. Genau, das passt sofort genau, an. Ja. Genau, da ist Geschüttel eigentlich auf dem vernünftigen Level reingepackt. Was ich auch noch einfügen will, eine lustige Idee für quasi den Multiplayer, der dort mit dabei ist. Du kannst ja einen zweiten Spieler einen Remote in die Hand geben und der kann dich sozusagen unterstützen. Mit den Bildern kann dir so einen kleinen Schubs nochmal geben, wenn du dann nicht vor eigener Kraft dich vom Abgrund retten kannst, kann er dich nochmal anklicken und du kriegst nochmal einen kleinen Schubser, dass du wieder auf die Plattform kommst. Du kannst Münzen einsammeln lassen mit dem zweiten Player oder wenn er gemein ist, kann er dich auch behindern, die ganze Zeit als Mario sozusagen, dass es nochmal zusätzliches Element mit dazu kommt. Ich glaube, das ist speziell dafür gedacht für Eltern mit ihren Kindern, damit sie dann spielen. Ja, eben, dann können die mitspielen und sehen, genau, was und die das haben, Kind so erlebt, dann sitzen aber nicht nur, also sie haben, müssen ja dann auch aufpassen, was passiert und müssen dann halt hier mal was einsammeln. Das ist eigentlich genau, echt genau. Cool. Es ist eine coole Idee, die so implementiert wurde oder so klassischen Koop oder sowas mit reinzutun. Um mal zurückzukommen, den Beitrag, den ich damals gemacht hatte, eben für Game One hier aus, dieses Gefühl, was ich zuerst habe, das war das, wo ich mir gedacht habe, das müssen wir dann auch dementsprechend einfach im Beitrag hin verbauen. Wir haben dann das Planetarium angefragt hier in Hamburg, wo wir die auch schweinig viel Geld haben wollten dafür. Ich glaube, irgendwie so 1.900 Euro für eine Stunde, die wir aber nochmal ein bisschen mit taktischem Geschick runterhandeln konnten. Simon und Budi haben das Spiel dann zum ersten Mal gespielt auf dem Planetarium, dann oben drauf auf der Leinwand. Könnt ihr euch hier verlinkt dann dementsprechend nochmal angucken. Ich werde es nochmal verlinken, weil da das war auch Gegenstand dann des Beitrages. Bei dem ganzen Verkleidungskram, den wir gerne bei Game One machen, oder wir machen uns über das hier ein bisschen lustig, oder wir greifen irgendwas dort auf. Für mich war wichtig bei Mario Galaxy einfach, dieses Gefühl war wichtig. Ne? Dieses Gefühl, wenn man es einschaltet, wo du eigentlich jemandem kannst du Mario Galaxy zeigen und sagen, das ist das, was ich geil finde an Videospielen. Ne? Schau es dir kurz an, probier es kurz aus, dann wirst du es auch fühlen. Und dieses Gefühl zu vermitteln, war mir wichtiger als irgendwie Simon als Mario zu verkleiden, der dann auf Budi Yoshi rumreitet oder irgendwie sonst was. Und das hat es, glaube ich, dann auch dementsprechend. Das ist ein Spiel, was es nur wirklich alle 10, 20 Jahre gibt in der Form. Was mir auch gut gefällt bei Mario Galaxy, ist, dass dieser Schwierigkeitsgrad, und das ist wieder für mich typisch Nintendo, und deshalb könnte ich kotzen, dass sie so ihre Franchises hergeben für andere Spiele, Metroid, Castlevania, egal. Was so typisch Nintendo-mäßig ist, ist, dass es zwar teilweise wirklich Szenen gibt, die richtig schwer sind, gerade die Endgegner oder so, wo du, wenn so ein Riesenwurm vor dir eintaucht und dich verfolgt, du kriegst richtig Adrenalin und willst bloß nicht verrecken und verreckst dann doch und dann musst du ihn doch mal machen, obwohl du schon viermal getroffen hast und weißt, nach dem fünften oder sechsten Mal ist er platt. Aber es packt immer deinen Ehrgeiz, weißt du, es greift dich immer. Es gibt's bei kaum einem Spiel, wo ich sauer bin, dass ich verrecke und gleichzeitig sag, so, jetzt mache ich's nochmal, ich will, so verabschiede ich mich nicht. Ein gutes Beispiel irgendwie, was schwer ist, ist bei Mario Galaxy 1 und 2 dieser blöde Sprungfeder Mario. Mhm. Immer wenn der zum Einsatz kommt, ich bin einfach nur kotzen. Im ersten Teil gab's da so ein Level, wo, glaube ich, die Plattformen unter dir in verschiedenen Rhythmen verschwunden sind oder sind umgeklappt oder bei jeder Berührung ist eine Plattform verschwunden und du hast nur diesen Sprungfeder Mario, der sich so wo du auch immer weißt, okay, jetzt ist er hochgehopft, oh scheiße, ich bin schon in die falsche Richtung, ich bin gleich tot, genau, jetzt bin ich tot. Du kriegst einfach nicht gescheit gesteuert und auch im zweiten Teil ist er wieder da, wo ich irgendwie so einen Turm hochspringen musste mit der Sprungfeder. Das war ganz schlimm, ey, 10-mal runtergefallen und ja, das ist nicht so optimal, aber das spielt damit rein zu schweren Passagen, die dann trotzdem den Ehrgeiz wecken. Gott, ich hatte bis jetzt noch nicht die Gelegenheit, Mario Galaxy 2 vernünftig anzufangen. Deshalb war ich bewahre mir das dafür, auch wenn ich mal irgendwo mal Pause habe, dass ich mich da mal richtig reinversetzen kann. Ist es denn, was ich im Umfeld mitbekommen habe, ist es natürlich geil. Was ist denn euer Eindruck so als Mario Galaxy 1 Kenner und Spieler? Ist es das, was man haben wollte von dem Mario Galaxy Fortsetzung, mehr Level oder ist es? Meiner Meinung nach stecken im zweiten noch mal mehr Ideen drin als im ersten. Also eigentlich, wo man denken könnte, ach jetzt im zweiten Teil, da gehen dem bestimmt langsam die Ideen aus, da wird sich einiges wiederholen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es noch abwechslungsreicher. Also ich war auch skeptisch und hab gedacht, so ja, sieht echt genauso eigentlich aus wie der erste Teil und spielt sich ja dann auch irgendwie so ähnlich. Aber nee, also es hat einfach wieder so viele frische Ideen und so viel Gameplay Sachen, dass du einfach Bock drauf hast. Und klar, wenn ein Spiel so gut ist wie Super Mario Galaxy, warum auf Krampf das Rad neu erfinden, wenn die noch so viele Ideen haben? Ja. Also es ist wirklich mehr als ein Expansion Pack oder ein Add-on. Es bietet so viel allein durch Yoshi, wie die den, da haben die so viele coole Ideen, was die allein mit Yoshi, wenn er halt so eine Paprikaschote frisst und dann losrast und die Level darauf natürlich gemacht sind. Da gibt's so viele Sachen, oder mit dem langen Schwingen und ach, weiß ich nicht, oder mit Sachen ziehen, die du dann ploppen musst oder so. Also ist da, allein Yoshi haben die schon, die machen ja dann nicht nur Yoshi und du läufst mit dem ein bisschen schneller, sondern die haben den ja auch dann tausendfach in irgendwelche anderen Ideen eingebaut oder so. Und ja, wie ich es vorhin auch gesagt habe, diese Kombination dann, hier hast du dann Yoshi, dann gibt es später im gleichen Level noch ein Bienenkostüm und weiß ich nicht was und eine Wolke und kombinieren halt alles und es wird halt, ja, echt. Rutschlevel gibt es auch noch oder das Tukan-Level, wo man einfach durch so eine Schlucht fliegt. Ja. Hört nicht auf, also da kommt immer wieder was Neues. Ich muss aber auch sagen, ich will es gar nicht zugeben, aber ich kann sowas nicht lange am Stück spielen. Also obwohl ich immer, wenn ich es anmache, denke, oh, super, ja, super, super, super, super, super. Ich raff's gar nicht, wie geil hier alles ist. Ich brauche dort auch meine Pausen einfach, ja, weil ich mach dann mal so 3-4 Levels und so, und ja, dann ist aber auch gut. Und es gibt aber dennoch Spiele, die Standard-Shooter, weißt du, oder zuletzt, also Metroid Prime 1 war, glaube ich, ein Spiel, was ich wirklich, wo ich morgens aufgestanden und abends zu Bett gegangen bin und hab nichts anderes gemacht, außer das Spiel spielen. Okay, das heißt zuletzt also, Fallout 3. So Spiele gibt's auch noch und dazu zählt Mario Galaxy aber nicht. Nee, aber, da gebe ich dir recht, bei mir ist auch so 2 Stunden Mario Galaxy und dann maximal und dann ist aber auch erstmal gut. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Spiel, wo ich einfach mal sagen kann, ach komm, jetzt mal 1-2 Level Super Mario Galaxies. Ja. Weißt du, und bei anderen Spielen, da muss ich wissen, dass ich den Abend frei habe und morgen am besten Arbeit und dann lasse ich mich drauf ein oder so. Also zum Beispiel ein Dead Space oder so, das lege ich nicht für eine halbe Stunde rein oder. Okay, obwohl, Dead Space finde ich, ist da ein schlechtes Beispiel, weil das fand ich auch ideal. Das hatte ja so diese 1-Stunden-Level-Struktur. Du hattest da ein Kapitel, was so eine Stunde oder eineinhalb dauert. Das konnte ich echt. Um den Anspannungsgrad bei Dead Space. Aber Spannungsgrad kann ich echt verstehen. Es ist auch bei vielen Spielen so, jetzt Mass Effect 2 hole ich gerade nach. Das ist ja auch ein Spiel, wo du eigentlich, das musst du permanent spielen, um die Story so ein bisschen überrissen zu haben, so, weil man, da taucht man ja richtig ein. Jetzt war ich auf dem Planeten, hab die Tussi getroffen und die hat das und das Problem, jetzt muss ich dahin, damit ich so ein bisschen den Zusammenhang behalte, muss ich das eigentlich regelmäßig am Stück spielen. Was ja bei Videospielen oft ist bei der Story. Weißt du, eine Story ist so lang, abzutauchen. Ist anders als bei einem Film, den guckst du in anderthalb Stunden und da gibt's keine Pause zwischendurch. Bei Videospielen dauert eine Story vielleicht 20 Stunden oder so. Das ist, glaube ich, der Unterschied jetzt zu einem Mario Galaxy. Genau, das ist halt so ein schönes Häppchenspiel. Muss man nicht erst reinkommen, sondern man ist sofort drin. Ja, gibt ja auch keine Story. Ja, es ist der Wechsel eben zwischen irgendwie storybasierten Appeal an dem Spiel und eben das Gameplay, was da vorne dran steht. Das ist auch der Sinn vielleicht, also natürlich nicht in der Gewichtsklasse wie in Mario Galaxy, aber sowas wie in Crackdown 2. Ja. Was zum Beispiel auch diesen Gameplay-Aspekt nach vorne hebt und diese Story nach hinten packt, wo du auch mal kurz einlegen kannst und ich baller das und ich mach mal die Aufgabe oder die Mission und hol da noch ein paar Driving Orbs oder wie die da alle heißen. Das ist auch so dieses kurz mal einlegen und spielen, so viel du jetzt Bock hast und jetzt ist erstmal genug und ich spiele das eventuell später noch. Aber es ist ja nicht nur von der Story abhängig, die in Mario nicht vorhanden ist, sondern halt auch von dieser einfachen der Steuerung. Struktur. Weißt du, so hüpfen, wedeln, du hast alles sofort wieder drin. Ja, bei anderen, genau. Keine Ahnung, nehme ich jetzt mal Ninja Gaiden zum Beispiel. Da musst du richtig reinkommen. So. Und erst nach 2-3 Stunden hast du es wieder einigermaßen drauf. Mario hast du eigentlich sofort wieder drauf. Demon's Souls kannst du auch nennen. Auch, ja. Oh ja, Demon's Souls Spiele, musst du Urlaub nehmen. Erst mal wieder gewöhnen muss, wenn man lange pausiert hat. Man sieht Super Mario Galaxy natürlich alle hier super enthusiastisch. Bevor wir rausgehen, lass uns nochmal ein paar kleine Worte verlieren zu dem Spiel, was zwischen den beiden Mario Galaxies gekommen ist. 2007 war eben Teil 1, 2010 jetzt Mario Galaxy 2. Es gab die Serie, die sich, ich finde, fast schon ein bisschen merkwürdigerweise, weil ich qualitativ das nicht so gut finde wie Mario Galaxy, was sich aber doppelt so viel verkauft, die New Super Mario Brothers Spiele. Ach so, okay. Das erste Spiel auf dem DS, was quasi eigentlich, ja, Remake kann man es eigentlich nicht nennen, wie so eine Neuinterpretation des ersten Super Mario Bros. Gewesen ist, aber mit so 2,5D-Grafik, also Polygon-Grafik. Du siehst zwar die Perspektive immer noch von der Seite, aber es wurden neue Levels gebaut, neue Items gemacht, neue Oberwelt oder sowas mit dazugegeben und das in aufgebrezelter und mit Multiplayer verarbeiteter Form jetzt nochmal für die Wii letztes Jahr rausgekommen. Ich war nie der absolute Riesenfan von den New Super Mario Bros., muss ich sagen. Ich muss echt zugeben, dass ich die fast gar nicht, also den DS-Teil habe ich ein bisschen gespielt, haben wir aber jetzt auch nicht so, deshalb habe ich auch vorhin gemeint, so 2D-Mario irgendwie ist, weiß ich nicht, da ist alles passiert schon, ich weiß nicht, so geil ich das irgendwie auch immer noch mag, wobei ich kann es auch nicht so richtig sagen, weil bei Castlevania und Metroid bin ich immer noch 2D voll am Start. Keine Ahnung, aber vielleicht habe ich die auch zu wenig gezockt. Also muss auch sagen, Mario hat sich natürlich schon weiterentwickelt von 2D weg und sinnvoll weiterentwickelt, wo du es nicht eben vermissen würdest. Bei Metroid ist es eben eine komplett andere Genre geworden mit den 3D-Spielen. Deshalb, ich meine, du hast jetzt Other M noch nicht gespielt, Etienne. Spiel's erstmal und da können wir, glaube ich, vielleicht nochmal ein bisschen was nachholen. Ja, ich muss auch mal spielen. Spiel's auf jeden Fall mal. Ich bin leicht ernüchtert. Liegt wahrscheinlich eher an Team Ninja, glaube ich, als an dem Konzept, wie es hier gewesen ist. Mario ist eben schon, braucht er eigentlich den Schritt zurück zu 2D nicht mehr. Stell dir mal vor, Shigeru Miyamoto sagt, hier, dann mach doch Crytek jetzt mal das nächste Super Mario. Boah, was geht denn ab mit dem? Wie kommen die denn überhaupt auf so eine Idee, eines der größten Franchises einfach an eine Third-Party zu geben? Ja, also beim Prime hat es ja funktioniert. Ja, es war aber auch eben komplett was anderes. Okay, Other M sollte jetzt dieser Throwback wieder zurück sein zu... Also ich glaube, da hat Nintendo... Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ich wüsste gerne mal... Ich hatte ja jetzt gerade erst das Interview mit dem Metroid. Genau, mit dem Herrn Sakamoto. Mit dem Sakamoto. Hatte ich ihn auch gefragt, warum es für das N64 kein Metroid gab. Und dann meinte er, ja... Die Essenz aus der Antwort war dann halt einfach, die technischen Möglichkeiten haben nicht gereicht. Die hatten keine Idee, wie man Spiele auf dem N64 umsetzen könnte, was denn den Metroid-Ansprüchen gerecht wird. Okay, aber wenn ich mir Other M angucke, wäre das auf dem N64 einerseits mit Abstrichen auch möglich geworden. Denke ich schon, ja. Und es wird aber auch keinesfalls dem Anspruch eines Super Metroid-Nachfolgers gerecht. Metroid war jetzt eine 2D-Action-Jump-and-Shoot-Serie mit Exploring-Gedöns. Wie hätte man das denn jetzt auf dem GameCube zum Beispiel von Nintendos Seite umsetzen können? Haben die schon mal Shooter gemacht? Nee, wie hätten wir es noch machen können? Ja, aber man hätte es ja also, auch, weißt du? Man muss es ja nicht 3D machen. Nee, also, muss man nicht, aber eigentlich kommt der 2D-Boom jetzt erst, weißt du? Jetzt kann man wieder mit sowas ankommen mit Metroid Other M. Aber so ganz ehrlich, aber damals, die haben damals... Zu GameCube-Zeiten, zu GameCube-Zeiten waren so Shooter halt der Shit, also sind sie immer noch, aber damals aber hättest du so du musst sagen, wenn ich es nicht durcheinander bekomme, diese Entscheidung in die Ego-Perspektive zu gehen, das war von Miyamoto dann geschuldet. Ne, es wurde angefangen, glaube ich, als Third-Person-Game, Metroid Prime damals, und Miyamoto hat bewusst die Entscheidung gemacht, da, weil der eben bei Retro nochmal da eingegriffen hat und so weiter, dass die dann Ego-Perspektive daraus machen, und daraus haben sich viele Sachen entwickelt dann. Ja. Aber, wann kam Symphony of the Night raus? Castlevania? 97. Wann kam Metroid Prime raus? 2001? Ah, okay. 2001, 2002. Okay, aber was ich damit sagen wollte, ist auf der, weißt du, ja, die haben auch nochmal einfach einen Oldschool-Kracher rausgehauen und der war einfach bombastisch. Ja, aber dennoch ist, glaube ich, 2D dann zu der Zeit damals immer noch so ein Nischengedöns gewesen für die Hardcore-Fans. Und heute ist das fast durch die Wii hauptsächlich wieder salonfähig geworden. Nee, es ist vor, genau, es ist vor allem andersrum, weil Mario Galaxy eben, ich finde das sehr intuitiv, das Spiel an sich, aber ich kenne echt viele Leute, die einfach rein durch diesen 3D-Aspekt, dass man sich in einem 3D-Raum bewegen muss, kommen sie durcheinander, ne? Und da ist es, wo diese, ja, du mit der Wii natürlich komplett neue Schichten an Spielern erschlossen hast, und mit dem DS da ganz viele, sagen wir mal in Anführungsstrichen, neue Gamer dann jetzt da sind, da ist dieses Konzept eines 2D-Jump'n'Runs ein bisschen leichter greifbar. Mhm. Und du hast natürlich auch diesen ganzen Hype, der von den Gamern, von den Hardcore-Gamern selber ausgeht, oh, ein klassisches Spiel wie damals, wie toll, genau, müssen wir alle kaufen. Du sprichst eigentlich schon beide Schichten an, und damals war das aber noch nicht so weit. Da musste man immer noch mit fetter Grafik auftrumpfen und musste sich mit anderen 3D-Hits vergleichen, und da konntest du mit so einem 2D-Kram nicht ankommen. Also das immer noch, genau, Nische, das ist irgendwie ein Effekt der New Super Mario Bros. Dinger eben. Ich finde, okay, auf dem DS... ihr habt recht. Und deswegen glaube ich, die Frage am Anfang war ja, warum die Metroid abgegeben haben, Nintendo zu Retro Studios oder ist auch Team Ninja. Und ich glaube, einfach um auch mal andere Einflüsse reinzukriegen, könnte ich mir vorstellen. Ich fände es ja nicht schade, wenn die Team Ninja einfach programmieren lassen, aber das, also was ich bisher von Other M gespielt habe, ist das Level-Design nicht da, was ich mir von dem Super Metroid-Nachfolger vorstelle. Also kein, das Spiel zu einem der besten Spiele ever made, was das Level-Design angeht, perfekt ist, das ist Other M bei weitem nicht. Das ist ja nicht nur das perfekte Level-Design, es ist ja auch die perfekte Atmosphäre von Super Metroid. Und wenn ich höre, dass die bei Other M komplett die Sounds und Soundeffekte ausgetauscht haben, dann denke ich mir, ja, fickt euch doch. Also ganz ehrlich, was will ich denn da noch Metroid spielen? Die haben irgendeine Anime-Tussi ist da jetzt. Irgendwie, das hat mich schon bei den Gameboy-Teilen genervt. Das war nie das Thema, dass es eine Tussi ist. Das war der Gag am Ende des Spiels, aber das war nie großes thematisiert. Und jetzt eine epische Story und, ach ja, das ist ja komplett. Also Ede, wir machen das mal so. Wir machen noch mal einen Cast, wo wir einfach so als Nachfolgecast sozusagen zum Metroid und Castlevania Cast und so weiter. Wir spielen einfach die neuesten Spiele von denen und gucken sozusagen, was die alles taugen und was nicht. Keine Sorge, den neuesten Castlevania habt ihr alle schon gespielt. Nur mit besserer Grafik, heißt God of War 3. Ach, was ich jetzt noch sagen wollte zu New Super Mario Bros. Wii, als ich ein bisschen Urlaub hatte und in die Heimat gefahren bin zu einem Kumpel, guten Nobby, dem ist die PS3 abgeraucht, dann hatte ich die Wii mitgenommen mit New Super Mario Bros. Wii, war sein Scheißtitel, Zungenbrecher. Und damit hat man echt am meisten Spaß, auch wenn es schon wieder mal ein Spiel ist, was ich irgendwie freiwillig nicht unbedingt anfassen würde. Da sind wir dann hängen geblieben, weißt du, das hat echt Spaß gemacht. Habt ihr im Koop dann gemeinsam? Ja, genau, dieses sich gegenseitig behindern ist ja auch voll lustig, aber dennoch, wenn man zu oft gestorben ist, man hat ja nur begrenzt Leben, dann reißt man sich auch mal am Riemen, achtet auf den anderen, weißt du. Genug gestört, helf mal. Ja, genau, genug Spaß gehabt, jetzt müssen wir mal richtig arbeiten hier. Das war echt geil, da gab's auch so viele lustige Level, weißt du, zum Beispiel dieser Helikopterhelm. Und irgendwelche Rollen im Boden, ach, das macht jetzt keinen Sinn, das alles zu beschreiben. Ja, ich meine, das war ein cooles Spiel, kann man eigentlich so festhalten. Das ist eben ein komplett neues Element gewesen, dieser Vierer-Koop oder Koop-Jump'n'Runs gab's das schon mal in der Art vorher? Es gibt bestimmt irgendeins, berühmtes. Gunstar Heroes-mäßig oder so. Oder Gunstar Heroes, was natürlich, dort ist der Fokus auf Ballern, ne, oder diese Final Fights von mir aus in der Form, so Beat'em-Ups, wo du dann prügelst eben im Koop. Hier das Jump-Run-Gefühl, was dazukommt, was eben auch auf unterschiedliche Arten interpretiert werden kann. Wir haben es ja für den Beitrag damals, glaube ich, zu viert gespielt, Etienne, und da wurde ja nur ein Punchfest danach draus. Was mir daran überhaupt nicht gefallen hat, ist halt, dass es immer einen kurzen Freeze gibt, wenn irgendeiner stirbt oder so, ja. Und das nimmt den gesamten Spielfluss raus. Das hat mich voll genervt. Und bei vier Leuten hast du quasi alle 3 Sekunden einen Freeze und Du kannst dich auch nicht konzentrieren, du musst irgendeinen wichtigen Sprung machen und dann, okay, gleich muss ich kurz bevor du drücken willst, fällt ein anderer runter und freeze. Naja. Aber gut, letzten Endes, man sieht, also für uns hier persönlich, an Galaxy kommen die Spiele nicht ran. Rein, was die Verkaufszahlen angeht, haben die, glaube ich, doppelt oder dreifach so viel wie die Galaxy-Spiele weltweit verkauft. Wir können ja mal einen Blick in die Kristallkugel zum Abschluss wagen und überlegen, wie das nächste Super Mario oder in 10 Jahren Super Mario gespielt wird. Oh nee, kann ich nicht. Also da fällt mir jetzt gerade nichts ein und ich glaube, wenn denen jetzt auch nichts einfällt, dann warten die so lange, bis ihnen was einfällt. Ich fühle mich momentan auch irgendwie so leer im Kopf in der Hinsicht einfach, weil so eine Serie, die von Ideen und Anfallsreichtum dort lebt, wenn du jetzt akkurat beschreiben könntest, was der nächste Schritt ist, der kommt, dann haben die eigentlich was falsch gemacht. Na? Oh, wie krass eigentlich. Ich möchte jetzt nicht in der Haut stecken und mir überlegen müssen, wie das nächste Mario aussehen sollte. Wird schwer zu toppen auf jeden Fall. Es wird auch schwer zu machen sein. Und es wird ja nicht daran scheitern, dass mit Mario irgendwas angestellt wird, weil da kommen ja 3,5 Milliarden Spiele raus. Laut dem Nintendo-Zettel, wie waren es, 300? Mhm. Bis 2010 sind weit über 100 verschiedene Mario-Spiele erschienen, die sich weltweit rund 300 Millionen Mal verkauft haben. Im Jubiläumsjahr sorgt beispielsweise Super Mario Galaxy 2 für schwerelose Spielvergnügen und so weiter und so fort. Also, ja. Dann denkt euch was aus, was bisher noch nicht gemacht wurde. Ich kann's nicht. Ich möchte diese Aufgabe nicht haben. Dann sagen wir nochmal zum Abschluss Happy Birthday, Mario. Alter Haudegen, 25 Jahre. Ja, jetzt 25 Jahre gehopst. Jetzt hoffen wir mal, dass du mit der Prinzessin auch mal... Na dann. Ich wollte das so eloquent ausdrücken. Das ist quasi, als hättest du man knattern kann. Bevor wir aber herzlichen Glückwunsch, Mario, von uns allen nochmal. Bevor wir aber rausgehen, eine kleine besondere Überraschung. Wir haben von Mario heute zum 25. oder besser gesagt von Nintendo zum Marios 25. Jubiläum ein Paket bekommen, ein Geburtstagsgeschenkpaket, das wir natürlich so nett wie wir sind auch an euch weitergeben wollen. Jeder, der Bock hat, das will ich haben, was du in der linken Hand hältst. Nenne das nicht beim Preis ausschreiben. Hast du eine Frage oder was? Ich hätte eine Frage, aber wenn du eine coole hast, ich habe mir noch keine ausgedacht. Ich hätte mir jetzt einen on the spot dann ausgefragt. Also erstmal. Die Zuhörer sollten am Geräusch erkennen, was da drin ist. Am Geräusch? Ja. Oh. Wir wollen Vorschläge haben. Okay, ich sage erstmal, was wir hier haben und dann müssen wir die besten Vorschläge von hören. Mit dabei in dem Paket, was ihr bekommt, ist ein T-Shirt, ein wunderschönes Mario-T-Shirt in L-Größe. Wo drauf steht, was steht da drauf? Mario says yes. Ja, wunderschön. Da könnt ihr euch drauf freuen, ein rotes Mario-T-Shirt, original gar keinen von Sinn, Nintendo. Ne? Mario says yes. Ein Schlüsselanhänger von einer roten Mario-Mütze, was ja auch ganz nett ist und... Da drin ist ein kleines Kästchen. Ein kleines Kästchen, da steht drauf, spring ins Abenteuer. Super Mario, Teil der Familie seit 1985. Und ja, Sie ist ungefähr von der Größe her wie so DVDs, aber ich kann schon mal sagen, DVDs sind nicht drin. Das ist ja schon viel zu viel. Nein, aber es muss ja ein bisschen Kontext sein, damit die Leute dann wissen, ja, was okay, sie sich vorstellen können. Ich gebe dir das mal, weil ich gerade ein Headset auf habe und das nicht so gut dranhalten kann. Also, bitte schickt uns Vorschläge, was da drin sein könnte anhand dieses Soundeffektes an podcast@game1.de unter Mario 25 Jahre Gewinnspiel. Also, bitte sehr. Ich schüttle jetzt. Könnte das wohl sein? Was könnte das wohl sein? Hm. Ja, der kreativste Vorschlag, wenn kein einziger Korrektor hier ankommt, gewinnt dann das Ding. Genau, das, was am nächsten an der richtigen Antwort dran ist. Ja, Einsendeschluss ist... Den wievielten haben wir denn eigentlich heute? Das sind ja keine Pralinen. Ach ja, den 13. So ein Scherz, ihr braucht nicht schreiben, Pralinen. Das sind keine damit Pralinen. Hast du jetzt schon eine Möglichkeit weggenommen. Ja, eine von Milliarden. Naja, so viele sind es auch nicht. Wieso? Alles kann Geräusche machen, wenn es in der Packung ist. Müssten wir es noch eingrenzen? Kommt man da drauf? Na, ja, wie denn? Es kann ja alles sein. Es kann ja alles sein. Aber wir bleiben dabei, wer am nächsten dran ist. Oder sagen wir, wer am kreativsten dann sagt, was dort drin sein kann. Weil ich weiß ganz sicher, irgendjemand wird dieses Ding auch ins Internet posten und schon kriegen wir 300 Mal die richtige Antwort. Eine Schachtel, wo vorne drauf steht, spring ins Abenteuer. Und sich so anhört. Also schickt uns den kreativsten Vorschlag, was da drin sein könnte, an podcast@game1.de, 25 Jahre Super Mario. Einsendeschluss ist der, ich sag mal, 1. Oktober. Sehr gut. Ja? Aber Springen ins Abenteuer hat eigentlich nichts mit dem Inhalt zu tun. Jetzt verrätst du wieder alles. Nee, eigentlich nicht. Aber es hört sich so an. Ja, komm. So. Ja, während Trant ganz wild umherschüttelt mit der Hand. Ja, damit würde ich sagen, wären wir am Ende dieser Debütfolge des Plauschangriffs Staffel 2. Haben wir Juhu! Und wir haben gerade die 2-Stunden-Grenze durchbrochen. Also sind wir wieder auf unserem klassischen Niveau angelangt. Es sei denn, wir machen wieder Rennspiele dran, da haben wir wieder 5 Stunden, ja, nee, die wir dort weg haben. Aber wie schon zu Anfang erwähnt, also der Plauschangriff wird jetzt wieder regelmäßig stattfinden, wo wir den Umzug jetzt hier hinter uns haben. Was wir noch brauchen, ist eine feste Location, dass mein neues Equipment bald ankommt. Mhm. Dann können wir eigentlich relativ regelmäßig wieder in unserem 2-Wochen-Rhythmus die Podcasts dann dort haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Etienne und Trant, dass sie sich mal aus ihrer... Danke, Gregor. Mach doch den Beat. Vorbei. Game